Hallo, ich heiße Hani Mousseini und willkommen zur zweiten Folge vom Podcast Religio et Ratio. Die zweite Folge, existiert Gott? Heute bin ich nicht alleine, so wie bei der letzten Folge, sondern ich habe einen Gast eingeladen. Und zwar, kannst du dir das einfach mal vorstellen? Hallo, ich bin der Edin Chitaku. Ich studiere zurzeit Informatik im ersten Semester. Und ich komme von einer anderen Seite als Hani, also eher aus der atheistischen. Theistischen. Du bist der Atheist. Ja, genau, ich komme von der atheistischen. Ach so, ja, okay. Ja. Genau, ja, also atheistischen Familie auch aufgewachsen, oder? Nee, ganz im Gegenteil. Meine Eltern waren eher religiös, also jetzt nicht extrem streng, wobei meine Mutter schon öfter betet und sowas, aber schon eher eine religiöse Erziehung. Okay. Und dann habe ich mich so im Laufe der Pubertät, sage ich mal, davon wegbewegt. Okay, ja. Ja, genau. Das heißt also, in dem Fall, heute wirst du sozusagen die atheistische Position vertreten in der Theismusdebatte. Ganz genau. Ja, und ich werde dann die theistische Position vertreten. Ich bin ja auch in einer religiösen, muslimisch-religiösen Familie aufgewachsen und bin ja auch selber Muslim. Und im Gegensatz zu Edin, der eben jetzt aus der Informatik kommt, ich komme aus der Philosophie, die eigentlich auch für Atheisten eigentlich eher bekannt ist, aber es gibt auch philosophische Argumente für die Existenz Gottes und die werden wir uns jetzt eben anschauen. Wir werden erstmal die drei Argumente im Einzelnen durchgehen für die Existenz Gottes. Das ist einmal das teleologische Argument, das kosmologische Argument und dann das ontologische Argument. Und da werden wir halt eben Stärken und Schwächen dieser Argumente durchgehen. Edin wird natürlich versuchen, die Argumente so gut es geht zu widerlegen. Nicht nur versuchen. Selbstbewusstsein ist schon mal nicht schlecht. Und anschließend werden wir dann uns Argumente anschauen, die eben explizit versuchen, die Existenz Gottes zu widerlegen. Genau. Gibt es noch irgendwas, was du anmerken möchtest, bevor wir anfangen? Nee, eigentlich nicht. Okay. Würde ich eigentlich sagen, dass wir dann gleich direkt einsteigen ins erste Argument. Wir haben ja gesagt, dass wir das teleologische Argument als erstes anschauen. Das hat jetzt keine explizit logischen Aufbau. Vielleicht für die Zuhörer, die jetzt keine formal logische Ausbildung genossen haben. In Informatik macht man ja Grundlagen der Logik, oder? Ja, aber wie gesagt, eher bezogen auf Aussagenlogik. Okay, also, ja. In der Philosophie ist auch nicht großartig anders. Logik 1 ist Aussagenlogik und Prädikatenlogik. Genau, für diejenigen, die von Logik und Argumenten und so weiter überhaupt keine Ahnung haben, vielleicht ein ganz kurzer Crashkurs nur. Ein logisches Argument ist aus n Aussagesätzen aufgebaut, wobei n-1 Sätzen, das heißt, alle außer ein Satz sind Prämissen und der letzte Satz, also der n-te Satz sozusagen, ist dann die Konklusion. Und ein logisch gültiges Argument ist, wenn die Prämissen wahr sind, dann muss die Konklusion auch zwingend wahr sein. Das heißt, wenn man sich dann ein logisches Argument anschaut, muss man schauen, kann ich die Prämissen irgendwie widerlegen? Das heißt, man muss zeigen, dass eine dieser Prämissen eben nicht wahr ist. Man kann aber auch das Argument so angreifen, indem man schaut, selbst wenn die Prämissen wahr sind, muss es dann wirklich die Konklusion zwingend darauf folgen. Es kann ja auch sein, dass eine andere Konklusion bei den gleichen wahren Prämissen folgt. Das sind so eigentlich die zwei Strategien, die man benutzen kann, um logische Argumente anzugreifen. Und der teleologische Gottesbeweis, wie wir ihn jetzt besprechen werden, und zwar, da gibt es verschiedene Versionen, wir werden das Feintuning besprechen, hat jetzt keine explizit logische Form. Genau, Edin, kannst du dir mal kurz vielleicht vorstellen, Feintuning? Feintuning bedeutet einfach, dass wir in unserer physikalischen Welt, also in unserem Universum ja, bestimmte Eigenschaften haben, also vor allem Naturkonstanten, wie zum Beispiel Gravitationskonstante und so etwas, dass die speziell so gesetzt sind, dass Leben überhaupt möglich ist. Das heißt, wären diese Konstanten nicht genau so, wie sie sind, würden wir auch nicht existieren. Und die Schlussfolgerung daraus ist, dass es einen Gott gibt, der sie dann so gesetzt hat. Genau, also einen Architekten, genau, oder Schöpfer, der diese so eingestellt hat, wie sie sind. Was extrem interessant ist anzumerken, vielleicht, ich habe nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber man hat ausgerechnet, so inwieweit die verschiedenen jetzt Naturkonstanten abweichen müssen, damit Leben nicht möglich wäre. Und es ist wirklich extrem, extrem sensibel, dieses ganze System. Also ich glaube, die astronomische Konstante, wenn sie, glaube ich, um 10 hoch minus 120 abweicht, dann wäre Leben, so wie wir es kennen, gar nicht möglich. Und 10 hoch minus 120, kann man sich vorstellen, ist einfach mal 0,000000 und ich könnte jetzt, was weiß ich, wie viele Minuten jetzt 0 weiter sagen, bis dann die 1 am Ende kommt. Also wenn dann quasi eigentlich um 120 Stellen verschoben, deswegen ja die minus 120. Das ist extremst klein einfach, diese Zahl, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das sind eigentlich so dann so Punkte, die dann dieses Feintuning-Argument unterstützen. Vielleicht, du kommst ja auch aus der Biochemie, hast ja ganz genau studiert, bevor du Informatik angefangen hast. Das Feintuning-Argument geht ja auch auf die Evolution ein, dass zum Beispiel die Ausgangsbedingungen der Evolution eben so gesetzt wurden, dass Leben dann überhaupt möglich ist. Kannst du vielleicht dazu also was sagen? Die Aussage ist natürlich wahr. Also wir brauchen ja die Bedingungen, damit wir zur Evolution kommen. Das Problem ist dann natürlich wieder, dass zum einen das eine Hauptproblem ist natürlich, dass ich nennen würde, ist, dass wir halt genau in der Welt sind, in der wir existieren. Mhm. Anders wäre es ja überhaupt nicht logisch. Das heißt also in dem Sinne, wenn wenn wir nicht existieren würden, dann würden wir gar nicht denken, dass unsere Existenz so unwahrscheinlich ist. Ja, ganz genau. In die Richtung. Ja, das wäre auch komplett unlogisch. Ja, klar. Das heißt, es war ja quasi so in der Richtung. Ich habe, glaube ich, mal einen Vergleich gehört mit so einem Pistolenschuss, dass es quasi total unwahrscheinlich ist, dass du jetzt in dem Moment von einer Pistole erschossen wirst sozusagen. Aber wenn es dann mal passiert, dass du Pistole quasi dich trifft und du eben verletzt bist, dass du in dem Moment dir nicht denken wirst, wie unwahrscheinlich ist es, dass ich jetzt von einer Pistole, sondern es ist halt passiert und ganz genau. Ist halt so. Ich meine, es ist auch extrem unwahrscheinlich, dass wir als Menschen existieren nach der Evolutionstheorie, aber auf der es muss ja trotzdem eine Sache passiert sein und genau die ist passiert. Das ist halt so eine Sache. Es gibt ja dann eben, was auch in die Richtung geht, diesen Einwand der Many Worlds Interpretation oder ich glaube auf Deutsch viele Welten, ja, viele Welteninterpretation. Genau. Habt ihr, oder beziehungsweise was sagst du zu diesem Einwand? Ich meine, die Many Worlds Interpretation geht halt wieder sehr viel stärker in die Philosophie als in die Naturwissenschaft, sage ich mal. Und man kann sie auch schwer widerlegen, würde ich sagen, gleichzeitig auch schwer beweisen. Aber nach der... Vielleicht noch ganz kurz für die Zuhörer, die nicht wissen, überhaupt, was viele Welteninterpretation ist. Kannst du kurz erklären, was sie besagt? Die viele Welteninterpretation besagt einfach, dass wir in einer Welt von vielen existieren. Wir haben ja eine Quantenphysik, in der wir verschiedene Wahrscheinlichkeiten haben, dass etwas passiert. Und die Theorie dahinter ist einfach, dass jede Wahrscheinlichkeit eine eigene Welt sozusagen erschafft. Und genau da kann man weitergehen und sagen, dass es dann auch verschiedene Welten gibt mit verschiedenen Naturkonstanten. Und hier gibt es natürlich das Problem, Ockhams Rasiermesser, das ist offensichtlich. Aber nach dieser... Vielleicht auch noch ganz kurz, Ockhams Rasiermesser sagt einfach, dass man so viele oder Prinzipien sparsam sein muss. Das heißt, wenn man Annahmen oder Prinzipien aufstellt, soll man so sparsam wie möglich sein und nur wirklich die notwendigen Prinzipien benutzen. Und jetzt ist eben der Einwand, wie du schon sagst, gegen die viele Weltinterpretation, das ist eben Ockhams Rasiermesser, das ist eben dieses Prinzip verletzt, weil, und das ist jetzt wieder ein Argument für die Existenz Gottes, dass es eben viel, viel, sage ich mal, prinzipienarmer ist, einfach ein allmächtiges Wesen oder eine Kraft, muss jetzt nicht unbedingt ein personaler Gott sein, aber ein allmächtiges Wesen postuliert, das eben dieses Feintuning vollbracht hat, als unendlich viele Parallelwelten zu postulieren, wo eben jede mögliche Realisierung dieser Naturkonstanten auch wirklich realisiert wurde in diesen Parallelwelten. Also das ist dann wieder so ein Gegenargument für das Gegenargument sozusagen. Ja, das Problem ist halt auch ohne diese Many-World-Theorie, finde ich, kann man das halt auch sagen. Ich meine, das, was ich gesagt habe, wir können gar nicht in einer Welt existieren, in der diese Konstanten nicht stimmen, auch wenn es gar keine andere Welten gibt. Ja, ja, ja. Das, was ich und dann wären diese Gedanken gar nicht gedacht worden, wir würden gar nicht hier sitzen, genau, und den Podcast jetzt aufnehmen, wo wir besprechen, was die theologische Gottesbeweis überhaupt für Schwächen hat. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr überzeugend an. Jetzt haben wir aber halt auch betreffend der viele Welteninterpretation eine weitere Schwäche. Also selbst wenn wir sagen, okay, wir räumen jetzt ein, selbst trotz Ockhams Rasiermesser, ja, wir akzeptieren mal die viele Welteninterpretation mit den Parallelwelten. Du hast ja vorhin die Quantenmechanik angesprochen mit den Wahrscheinlichkeiten. Auch vielleicht ganz kurz für diejenigen, die nicht wissen, was Quantenmechanik oder Quantenphysik ist. In der klassischen Physik, die sich eben mit auf der Makroebene eben mit Objekten beschäftigt, zum Beispiel jetzt ein Fußball oder ein Tennisball, wie auch immer, wir können perfekt voraussagen, wie sich dieser Ball verhalten wird, wenn wir ihn zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel ein Tor schießen wollen. Also wenn wir wissen die Anfangsbedingungen, zum Beispiel wie fest trete ich den Ball, wie groß ist der Ball, wie schwer ist der Ball, was, wie sind die Windverhältnisse und so weiter, können wir durch die mathematische Gleichungen, also vor allem Newtons klassische Physik, voraussagen, wie sich eben dieser Ball verhalten wird. In der Quantenphysik, also in der subatomaren Ebene, ist es halt random. Also es, wie du schon gesagt hast, es läuft halt auf Wahrscheinlichkeiten hinaus. Wir können nicht genau zum Beispiel das Verhalten eines Elektrons vorhersagen. Oder ein bekanntes Beispiel wäre Radioaktivität. Richtig, genau. Das heißt, es ist, man kann nur Wahrscheinlichkeiten angeben, man weiß aber nicht sicher, wie sich diese Partikel verhalten werden. Jetzt ist aber das Problem bei dieser vielen Welteninterpretation, du hast gesagt, dass jede mögliche Quantenmöglichkeit quasi dann in diesen Parallelwelten realisiert wird. Dann haben aber in so einer, wenn die viele Weltinterpretation stimmt, dann haben die Wahrscheinlichkeiten keine Bedeutung mehr. Weil, ja, nehmen wir vielleicht dein Beispiel vom radioaktiven Zerfall. Wir wissen nicht, wann ein Atom zerfällt, wenn es zerfällt. Wir wissen nicht, wann es passiert, sondern es passiert auch wieder zufällig, ob dieses Atom zerfällt oder nicht. Und es ist passiert mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Genau. Wenn es aber quasi in jeder anderen Parallelwelt zu jedem anderen Zeitpunkt auch zerfällt, dann ist ja quasi die Wahrscheinlichkeit, dass das Atom zerfällt, immer 100%. Ja. Also es hat dann keine Wahrscheinlichkeit mehr sozusagen, dass es vielleicht mal nicht zerfällt in dem Moment, sondern es zerfällt immer, nur halt in einer Parallelwelt. Das heißt, statistische Gesetze im Allgemeinen haben dann überhaupt keine Bedeutung mehr, weil der Begriff der Wahrscheinlichkeiten dann ein ganz, ganz anderer ist. Weil ja quasi jede mögliche Realisierung immer hundertprozentig passiert. Nur halt nicht in deiner Welt, sondern in einer Parallelwelt. Und du hast ja gemeint vorher, dass es die viele Weltinterpretation ja eher philosophisch ist und weniger naturwissenschaftlich. Ja. Auf einer Seite stimme ich dir schon zu, dass es eine metaphysische Frage ist. Auf der anderen Seite aber kann man ja auch, sag ich mal, naturwissenschaftliche Evidenzen dafür vorbringen. Also, und beziehungsweise auch gibt, kann man Evidenzen vorbringen, die dieser viele Weltinterpretation widersprechen würden. Und das ist zum Beispiel eben dieser Punkt mit den statistischen Gesetzen. Aber auf der anderen Seite würde ich schon fast sagen, dass auch wenn die Gesetze der Statistik, also der Wahrscheinlichkeit nicht unbedingt eine Rolle spielen, haben wir immer noch die Gesetze der Kombinatorik in dem Sinne. Mhm. Das heißt, wir haben ja einfach nur viele Iterationen und Kombinatorik ist trotzdem sehr relevant für diese Statistiken. Du kannst trotzdem in einem gewissen Sinne Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Auch wenn es dann definitionsgemäß für dich nicht mehr Wahrscheinlichkeiten sind. Das heißt, was du vorschlägst, ist quasi ein anderer Begriff oder eine andere Definition. Ganz genau, in dem Sinne. Wahrscheinlichkeiten. Ja gut, da wirst du dich aber wahrscheinlich auch als Informatiker besser auskennen als ich. Ich wurde mit Kombinatorik gequält. Ja. Was vielleicht auch oft, um vielleicht jetzt von der Many-Worlds-Interpretation wegzukommen, auch angeführt wird, eben die, um bei Wahrscheinlichkeiten zu bleiben, ja, dass das Feintuning-Argument alleine zu schwach ist, um wirklich als Evidenz zu gelten für die Existenz Gottes, sondern es ist einfach nur ein oder kann ein Indiz von vielen sein und es erhöht die Wahrscheinlichkeit für die Existenz Gottes. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, dass es sozusagen nichts bringt, weil die Wahrscheinlichkeit des Gottes selbst, also die Möglichkeit, nicht existent ist und damit es trotzdem bei Null bleibt. Also die Wahrscheinlichkeit ist Null, genau, und egal was man macht, sie wird halt bei Null bleiben, weil Null mal Irgendeine reelle Zahl zwischen 0 und 1 ist immer noch 0. Okay, ja, ja, klar. Jetzt ist aber die Frage, aber wie rechtfertigen Atheisten die Überzeugung, dass die Wahrscheinlichkeit für die Existenz Gottes 0 ist? Ich meine, das muss man ja irgendwie rechtfertigen. Das ist wieder eine gute Frage. Wie würdest du darauf antworten? Ich würde darauf antworten, dass man das vorher ausdiskutieren muss. Also ich würde spontan nicht beweisen können, dass diese Existenz unmöglich ist. Und ich glaube, es ist auch sehr schwer. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwer, es zu beweisen, dass es möglich ist. Ich glaube, das ist dann wieder die Problematik, zum Beispiel bei einem Gottesbeweis, den wir uns später anschauen. Die Frage der Möglichkeit ist... Ja, es kommt dann noch bei der Modallogik. Genau. Am Ende noch. Das können wir uns dann auch noch anschauen. Ja, von der Modallogik immer noch weg. Ich meine, was ja auch als, sag ich mal, sehr großes Problem in Religion betrachtet wird, ist das Theodizee-Problem, das eben, vielleicht ganz kurze Zusammenfassung nur, das Theodizee-Problem besagt, dass es ja, beziehungsweise es ist unmöglich, dass es einen allmächtigen Gott gibt, der auch moralisch vollkommen ist und so weiter, weil es eben so viel Leid und Übel auf der Welt gibt. Und ein allmächtiger Gott könnte das ja verhindern, wenn halt eben auch moralisch gut ist. Genau. Und dadurch, dass man halt eben sich umschaut einfach in der Welt und sieht, es gibt so viel Krieg und Krankheit und Leid und Übel, dass daraus dann abgeleitet wird, okay, die Existenz Gottes ist gleich null. Ja. Und deswegen eben kann man machen, was man möchte. Wenn die Wahrscheinlichkeit null ist, dann kann man so viele Indizien sammeln, wie man möchte. Und die Wahrscheinlichkeit erhöht sich trotzdem nicht. Man kann es vielleicht vergleichen mit so einem Krimi-Fall. So. Ja. Du hast einen Verdächtigen und es gibt Indizien über Indizien über Indizien, die ihn quasi als Mörder entlarven würden. Aber er hat so ein felsenfestes Alibi sozusagen, also dass die Wahrscheinlichkeit schon von Anfang an null ist, dass er der Mörder ist. Das heißt, man muss an den Indizien irgendwas machen. Das heißt, mit der Person ist alles in Ordnung, sondern die Indizien sind sozusagen das Problem, dass vielleicht falsche Indizien vorliegen. Und genauso, dass halt das Feintuning auch, dass es kein echtes Argument für Gott ist, sondern eben, wie wir besprochen haben, vielleicht die viele Weltinterpretation trifft zu. Oder wie du sagst, Edin, ja. Es muss ja so sein, dass wir uns darüber Gedanken machen, weil wir sind ja genau in der Welt, wo wir existieren und wir würden gar nicht uns darüber Gedanken machen können, wenn wir nicht existieren würden. Aber das ist dann wieder schon so eine krasse... Physiker würden das schon fast sagen, glaube ich, finde ich. Ja, das ist richtig. Das ist auch immer oft so Physiker-Einwand. Ich persönlich, also als Theist, finde jetzt das Feintuning-Argument für sich alleine relativ schwach, weil auch wenn wir einräumen, dass Feintuning besteht, was ja auch, also jetzt vor allem in der Biologie jetzt mit Evolution ein Einwand ist, dass das quasi ein, wenn man vielleicht das mit in soziologischen Begriffen von Luhmann, ein autopoetisches System ist. Autopoetisch heißt, es bezieht sich auf sich selbst sozusagen, also es ist selbstreferenziell. Und Evolution ist auch selbstreferenziell, weil es ist sozusagen so wie eine KI, also künstliche Intelligenz, die sich immer selber verbessert sozusagen. KIs basieren ja auch auf Evolution. Also man hat ja sozusagen die Entwicklung von KIs basiert noch auf... Ja, weil es soll sich ja selber verbessern sozusagen, genau. Evolution. Die Lebewesen passen sich ja immer konstant an ihre Umwelt an, durch Selektion. Und dadurch, dass sie sich ständig eben verbessern und anpassen, machen sie sich sozusagen ihre eigenen Bedingungen. Also der Mensch ist ja das... Tier, was ja am krassesten seine eigenen Bedingungen kreiert durch Städte und so weiter. Das heißt, das einzige Problem wäre nur noch zu sagen, wie ist anorganisches Material in organisches Material übergegangen? Also wie ist quasi das erste Leben entstanden? Das wäre wieder das Problem, dass man wieder so eine Letztbegründung findet. Aber so dann die Evolution an sich, es ist so wie quasi das Bild, man hat so ein Domino-Reihe, man stößt den ersten Stein an, das müsste Gott sein. Und sozusagen der Rest läuft dann sozusagen nach Naturgesetzen von alleine ab. Genau. Ich persönlich bin kein Freund dieses Gottesbildes, weil ich meine, in den monotheistischen Religionen ist ja auch von einem Gott, der redet, der interveniert. Also Moses hat zum Beispiel das Rote Meer geteilt oder Jesus ist zum Leben erwacht, wobei das aber Christen glauben, die Muslime glauben nicht, dass Jesus wieder erweckt wurde. Und also es gab viele Wunder. Also du bist der Meinung, dass Gott auch interveniert in der heutigen Welt? Genau. Okay. Also er kann auch wieder sozusagen eine neue Kausalkette starten. Okay, das ist dann wieder auch wieder eine Aussage. Ja, aber das theologische Argument an sich alleine finde ich eigentlich auch relativ schwach. Mein konntest du auch relativ leicht belegen, ehrlich gesagt. So. Genau. Ich würde dann sagen, eigentlich ist eigentlich alles gesagt so zum teleologischen. Und jetzt, wo du über den Dominostein geredet hast, das bezieht sich wieder direkt auf den nächsten Gottesbeweis, den kosmologischen. Stimmt eigentlich, ja, richtig. Kannst du auch vielleicht mal ganz kurz vorstellen? Beim kosmologischen Gottesbeweis geht es darum, dass wir ja in einer Welt leben, in der sozusagen Kausalität alles bestimmt. Das heißt, sozusagen alles kam von etwas, also alles wurde von etwas bewegt. Ich wurde geboren von meiner Mutter und sie dann wieder von ihrer Mutter und das geht so weiter bis zur ersten Zelle und die erste Zelle kam auch irgendwie und dann das Universum ging es halt weiter und ganz am Anfang in dieser Kausalkette, die wir haben oder von der wir ausgehen, dass sie existiert, ist dann der Urknall. Aber die Frage ist dann, was kam vor dem Urknall? Und die Antwort ist halt meistens, also die Aussage, die man halt am Anfang trifft oder die ich jetzt so spontan sagen würde, aus nichts kommt nichts. Mhm. Das heißt, irgendwas muss davor gewesen sein und das Problem ist so, das kann man nicht unendlich weitermachen. Genau, ja. Vielleicht ganz kurz nur zu dem Thema. Es gibt nämlich auch ein Trilemma, das nennt sich das Münchhausen-Trilemma der Rechtfertigung. Da geht es eigentlich genau darum, wenn du etwas behauptest oder konstatierst, zum Beispiel Edin existiert, wie du schon sagst, du musst irgendwoher kommen, du bist von deiner Mutter geboren. Das heißt, die Rechtfertigung oder beziehungsweise der Grund, warum du hier bist, ist, du wurdest geboren. Bei deiner Mutter genauso. Ihre Rechtfertigung, sie wurde auch geboren von ihrer Mutter und so weiter, wie du gesagt hast. Und die erste Möglichkeit der Rechtfertigung oder des Grundangebens, du kannst unendlich Gründe angeben. Ja. Das wäre ein infiniter Regress und das ist ein logischer Fehlschluss. Mhm. Das heißt, du kannst nicht immer sagen B, weil A. Also fangen wir vielleicht weiter an. D, weil C, C, weil B, B, weil A. Aber bei A irgendwie müsstest du dann wieder weiter und dann sagst du halt wieder Z und dann Y und so weiter. Das heißt, unendlich Kette ist ein logischer Fehlschluss. Zweite Möglichkeit wäre ein Zirkelschluss, dass du sagst, das ist zum Beispiel so ein Nietzsche-Argument. So. Ja. Ewige Wiederkehr des Gleichen, dass das Leben ein Kreis ist oder die ganze Welt ist ein Kreis. Ich meine, wir haben viele Kreise. Also ich meine, unsere Natur ist ja ein Kreislauf. Das stimmt. Ja, das keine ist eine dumme Idee. Ja. Meine, es hört sich erstmal ziemlich absurd an. Aber in der Logik ist es halt ein Zirkelschluss, ist halt auch ein logischer Fehlschluss. Ja, dass du sagst, zum Beispiel, du hast einfach nur vier Buchstaben, A, B, C, D. Und dann sagst du B, weil A, A, weil D, D, weil C, C, weil B, B und so weiter. Dann hast du quasi einen Kreis. Was wieder ein logischer Fehlschluss ist, weil quasi alles sich untereinander rechtfertigt. Und das soll irgendwie auch, das ist auch nicht Sinn der Logik, weil und das Letzte, was dann halt übrig bleibt, ist halt dann so ein dogmatischen Stopp, wie du gesagt hast, von nichts kommt nichts. Das heißt, ich brauche einen dogmatischen Stopp und es gibt eine Entität, die alles andere verursacht hat und diese Entität selber ist nicht verursacht. Mhm. Genau, und das ist eigentlich so der Kern des kosmologischen Gottesbeweises. Man braucht irgendeine Art Letzterklärung oder Ersterklärung, so wie man es halt sieht. Vielleicht, wir haben ja schon vorher Logik angesprochen, jetzt haben wir eben so eine Art, jetzt haben wir eben auch ein Argument in logischer Form im Gegenzug zum Feintuning, wo es halt eben nur einfach ein Gedanke war. Kannst du vielleicht die Prämissen vorlesen? Gerne. Also die erste Prämisse ist... Also vielleicht nur ganz kurz, das kosmologische, also es gibt verschiedene Versionen des kosmologischen Argumentes und es ist jetzt von Leibniz. Genau, von Leibniz ist es. Die erste Prämisse ist... Jeder Sachverhalt hat einen Grund, der für seine für sein Bestehen zureichend ist und sein Nichtbestehen ausschließt. Ja, das hast du eigentlich schon vorher angesprochen. Also sozusagen alles muss einen Grund haben. Aus nichts kommt nichts. Genau. Was du gesagt hast. Die zweite Prämisse ist eine kontingente Tatsache, dass es ist eine kontingente Tatsache, dass das Universum existiert. Ist auch ziemlich. Ja, ich meine, man kann das so solipsistisch sehen, aber... Ja, darauf werden wir vielleicht später nochmal eingehen. Vielleicht nur ganz kurz, was heißt kontingente Tatsache? Das ist auch wieder so Logikjargon. Und zwar, wenn man eine Aussage macht, kann sie drei unterschiedliche... Was ist der Plural von Status eigentlich? Stati vielleicht? Stati? Oder Status? Status eigentlich. Ich glaube, das ist eine U-Deklination. Ja, genau. Keine Ahnung. Also wenn jemand von euch weiß, was der Plural von Status ist, könnt ihr dann in die Kommentare reinschreiben. Okay, sagen wir mal, also jedenfalls drei Staaten, Status, egal. Jedenfalls, das erste ist, eine Aussage ist notwendig wahr. Notwendig heißt eben, man kann immer so ein Gedankenexperiment machen. Man stellt sich hypothetische Parallelwelten vor. Das heißt, hat jetzt nichts mit der vielen Welteninterpretation von vorher zu tun. Das ist einfach nur ein Gedankenexperiment. Das heißt jetzt nicht, dass es wirklich Parallelwelten gibt, sondern die sind nur hypothetisch. Aber man stellt sie sich vor und überlegt sich, ob diese Aussage auch in den Parallelwelten wahr sein müssen. Eine solche notwendig wahre Aussage wäre zum Beispiel, ein Dreieck hat drei Seiten. Dreieck ist so definiert, dass es drei Seiten hat. Wir haben ja auch in der letzten Folge angesprochen, eine Definition ist eine Tautologie, das heißt, sie ist notwendig wahr, sie ist immer richtig. Mhm. Das heißt, in allen, man kann sich keine Parallelwelt vorstellen, in dem ein Dreieck nur zwei Seiten hat. Das funktioniert nicht. Das heißt, es ist notwendig wahr. Kontingent heißt, es kann so sein, es hätte aber auch anders kommen können. Kontingente Wahrheiten sind zum Beispiel die Existenz eines Einhorns. Also sagen wir mal, ein Einhorn reitet oder sagen wir mal fliegt, da haben wir mal Pegasus, das war dann Pegasus, gell? Sagen wir mal, ein Einhorn reitet über die Savanne. Man würde vielleicht sagen, okay, Einhorn gibt es nicht, aber man kann sich eine Parallelwelt vorstellen, in der ein Einhorn schon über die Savannen läuft. Das heißt, es ist eine kontingente Aussage. Man kann sich Parallelwelten vorstellen, wo es Einhörner gibt. Das habe ich verwechselt mit Pegasus, gell? Pegasi können fliegen, Einhörner haben ein Horn auf ihrem Stirn. Aber okay. Was ist ein Pegasus, der ein Horn hat auf seiner Stirn? Pegahorn. Keine Ahnung. Hybridwesen. Egal, okay. Und die dritte Möglichkeit wäre eine, dass es etwas kontradiktorisch ist. Oder es ist halt damit unmöglich wahr. Und da kann man sich einfach überlegen, in allen Parallelwelten, die man sich vorstellen kann, kann dieser Satz dann nicht wahr sein. Solche Sätze kann man leicht finden, indem man einfach die notwendig wahren Sätze einfach verneint. Wenn ich zum Beispiel sage, ein Dreieck hat drei Seiten, ist es notwendig wahr. Wenn ich diesen Satz verneine, habe ich eine Kontradiktion. Und zwar ein Dreieck hat nicht drei Seiten. Ich habe es verneint. Und damit ist es notwendig falsch. Das sind so die drei unterschiedlichen Bedeutungen, die so eine Aussage annehmen kann. Und Leibniz sagt jetzt eben, dass das Universum kontingent ist. Das ist eine kontingente Tatsache. Warum? Wir haben ja schon vorher besprochen, Es hätte ja auch sein können, dass das Universum nicht existiert. Genau. Und wir halt auch nicht existieren. Unsere Existenz, also die Existenz der Menschheit, ist damit auch kontingent. Das hat quasi Leibniz im Sinn, wenn er kontingent sagt. Wir waren bei der zweiten Prämisse, richtig? Genau, das heißt, kannst du jetzt die dritte? Die dritte Prämisse ist, nichts Kontingentes ist der zureichende Grund für die Existenz des Universums. Genau, die dritte Prämisse, ist eigentlich auch relativ nachvollziehbar. Mhm. Etwas Kontingentes kann quasi keine Letzterklärung sein, weil sie ja nicht in jeder Welt existiert, weil es ja kontingent ist. So ist es ja definiert. Das heißt, wir müssten dann in anderen Parallelwelten dann sozusagen andere Erklärungen finden und damit wäre es dann sozusagen keine Letzterklärung. Und ja, deswegen dritte Prämisse auch relativ verständlich. Kontingent kann nicht ein zureichender Grund sein für etwas, für das Universum. Genau, und die Folgerung daraus, haben wir gesagt, die Ente-Prämisse, also die Folgerung ist, die Existenz des Universums hat einen zureichenden Grund in etwas, das nicht kontingent ist, sondern notwendig. Nämlich Gott. Genau. Jetzt haben wir ja schon vorher angemerkt, man kann Argumente angreifen, indem man die Prämissen anzweifelt oder man zweifelt an, dass die Konklusion wirklich aus den Prämissen folgt. Genau. Wenn ich mir jetzt als Theist anschaue, natürlich will ich das Argument so weit wie möglich stärken. Ja. Würde eigentlich sagen, so ziemlich, dass alle, also ich persönlich sehe jetzt in den, vor allem Prämissen 2 und 3, keine Probleme. Also es ist ziemlich unantastbar, würde ich sagen. Also es ist eine kontingente Tatsache, dass das Universum existiert, die zweite Prämisse. Ja. Wir haben ja angemerkt, ich meine, du würdest ja auch zustimmen, oder? Also dass das Universum hätte auch nicht existieren können. Das ist wieder so eine Frage. Also ich versuche jetzt mal, mich hinauszuwagen. Du kannst mir gerne widersprechen, weil ich versuche jetzt etwas auszusagen, das vielleicht falsch ist. Ja, aber als Philosoph kannst du widersprechen, ich akzeptiere es. Die Frage ist, was ist Nicht-Existenz? Weil du musst wissen, also es ist eine ernsthafte Frage, die ich mir auch stelle. Ja. Ich meine, an sich kannst du Nicht-Existenz schwer definieren. Zum Beispiel, wenn du irgendwie in deinem Rahmen bist von Universen oder von, sagen wir von Mengen. Okay, ja. Also wir haben Mengen. Mhm. eine leere Menge ist immer noch eine Menge. Es gibt in diesem Bereich keine Nichtmenge. Und wenn wir jetzt im Bereich der Universen sind, gibt es überhaupt ein Nicht-Universum? Also das heißt, du würdest in dem Fall die zweite Prämisse sogar angreifen, indem du sagst, okay, wenn das Universum kontingent ist und es hätte auch nicht existieren können. Ja. Du meinst, irgendwas muss sozusagen existieren. Man kann sich Nicht-Existenz nicht vorstellen, sozusagen, meinst du? Ja, genau. Die Frage ist, ist das Universum tatsächlich kontingent? Okay, ja. Beziehungsweise, wie willst du das beweisen? Ja, also beweisen muss man ja nicht, dass es kontingent ist, weil, wie gesagt, das macht man ja mit diesen Gedankenexperimenten, dass man sich überlegt, gibt es Parallelwelten? Und es ist ja kein Widerspruch, so ein logischer Widerspruch. Es geht jetzt rein um Logik. Ja. Und beweisen ist ja was Empirisches, also von der Erfahrung abhängiges. Nicht unbedingt in der Mathematik. In der Mathematik nicht, ja. Ich meine jetzt in den Naturwissenschaften jetzt, wo, also jetzt genauer Physik, wo es jetzt um sowas geht. Da ist es empirisch. Existenz, ja, es ist ein sehr, sehr schwieriger Begriff. Also da ist man sich auch nicht in der Metaphysik ist man sich auch nicht wirklich einig. Also da gibt es immer noch Streit, was wirklich Existenz ist, um Abgrenzung zur Nicht-Existenz und so weiter. Was ich aber schon sagen kann, Nicht-Existenz wird im metaphysischen oder philosophischen Sinne anders gebraucht als in der Alltagssprache. In der Alltagssprache, wenn wir sagen, etwas ist nicht existent, dann sagen wir, es gibt es nicht. Also zum Beispiel, wir sagen, Einhörner existieren nicht, würden wir ja sagen. Mhm. Aber wir haben ja vorhin gesagt, dass Einhörner kontingent sind. Das heißt, in Parallelwelten könnten sie ja schon existieren. Das heißt, wir würden, philosophisch gesagt, würden wir nicht sagen, dass Einhörner nicht existieren. Ja. Weil wir denken ja daran, wir haben ja ein Konzept von Einhörnern. Es hat 4 Beine, es hat ein Horn auf der Stirn, es ist meistens weiß und schön und was weiß ich, hat diese ganzen Eigenschaften. Es enthält nichts, was sich irgendwie widerspricht. Genau. Und der Clou liegt dabei jetzt an der Sache, Existenz ist keine Eigenschaft des Objekts Einhorns, sondern Existenz ist eine Eigenschaft eines Eigenschafts sozusagen. Das heißt, es ist eine Eigenschaft zweiten Grades sozusagen. Und das kann man aber eigentlich auch aus der Alltagssprache herleiten. Warum? Ich könnte ja sagen, okay, was ich gerade gesagt habe, ein Einhorn hat 4 Beine, ein Einhorn hat ein Horn auf der Stirn, ein Einhorn ist weiß, habe ich jetzt alles gesagt, diese Eigenschaften. Und jetzt fragst du, existiert aber ein Einhorn? Und dann kann ich ja sagen, nein, existiert nicht. Mhm. Wie kann man das verstehen? Ich sage also, dass es kein Objekt gibt, das in die Menge fällt, die Eigenschaften erfüllt, vierbeinig, weiß, hat ein Horn auf der Stirn und so weiter. Ja. Das heißt, dadurch, dass ich die Eigenschaften aufgezählt habe, habe ich eine Menge kreiert sozusagen. Ja. Aber es gibt kein Objekt, was in diese Menge fällt, jedenfalls in unserer Welt. Okay. Das heißt, das ist Nicht-Existenz. Das heißt also, es gibt nichts, was die Nicht-Existenz heißt lediglich, dass die Eigenschaften nicht erfüllt sind, die ich aufgestellt habe. Also sozusagen die Schnittmenge von den einzelnen Mengen, die diese Eigenschaften haben. Richtig, genau. Die Schnittmenge von hat ein Horn, ist weiß, vierbeinig und so weiter. Also Nicht-Existenz heißt letztendlich nur, es gibt kein Objekt, was die Eigenschaften erfüllt, was die Bedingungen sozusagen erfüllt, dass es qualifiziert, ein Einhorn zu sein. Das ist Nicht-Existenz. Also jedenfalls eine Interpretation von Existenz. Also wäre es dann in der Interpretation... Also überlegen wir mal, wie wir das vielleicht übertragen könnten auf Leibniz. Also die zweite Prämisse ist ja, es ist eine kontingente Tatsache, dass das Universum existiert. Also das, was wir dann, also die Aussage, die du dann sagen würdest, ist, dass es auch andere Universen gäbe. Oder bezieht sich nur auf die Existenz des Universums und nicht darauf, dass es auch andere Universen geben kann. Also es kann auch andere Universen geben mit anderen Eigenschaften. Okay. Das heißt, es wäre quasi nicht existent, wäre quasi keine Eigenschaft des Universums, sondern nur eine Eigenschaft der Eigenschaften des Universums sozusagen. Das wäre Existenz. Das heißt, du gehst dann in so Richtung Parmenides, der sagt, ja, Nicht-Existenz können wir uns nicht vorstellen, weil es es ja dann nicht gibt. Ja. Und alles, was wir uns vorstellen können, muss es ja irgendwie geben. Ja. Das wird nicht gemeint mit Nicht-Existenz. Okay. Das heißt, damit sind die Sorgen sozusagen beiseite geschoben und Prämisse 2 bleibt bestehen, so wie wir bisher gedacht haben, also unproblematisch. Okay. Prämisse 3, nichts Kontingentes ist der zureichende Grund für die Existenz eines anderen für die Existenz des Universums. Ja, das ist wir schon auch die Kausalkette. Richtig, die Kausalkette. Aus nichts kommt nichts sozusagen. So, die erste Prämisse ist dann das, was man angreifen kann. Genau, dann wie würdest du es angreifen? Ich würde es damit angreifen, dass man sozusagen impliziert, dass es diese Kausalkette tatsächlich gibt. Und wir haben ja auch in unserer Physik tatsächlich Sachen, die nicht kausal sind. Also nicht nach unserer Definition. Also kausal-deterministisch meinst du jetzt? Beispiel, das haben wir vorhin genannt. Quantenphysik. Oder radioaktiver Zerfall. Genau, radioaktiver Zerfall ist ja Quantenphysik. Ja, also ein Beispiel genau, sozusagen. Also das genaues Beispiel wäre radioaktiver Zerfall. Wenn wir uns jetzt ein einzelnes Atom anschauen, gibt es eigentlich nicht, also ist es tatsächlich zufällig, oder es wird davon ausgegangen, dass es tatsächlich zufällig ist. Und es gibt keinen Grund, wieso das Atom zu dem bestimmten Zeitpunkt zerfällt. Und das ist eben nicht kausal in dem Sinne. Dadurch, dass es nicht von etwas hervorgerufen wird. Stimmt, ja. Dann hätte es quasi keinen zureichenden Grund. Genau. Für diesen Sachverhalt. Ich überlege gerade. Also man könnte natürlich anführen und sagen, man würde ja quasi ein Commitment eingehen und sagen, ja, es gibt Bereiche der Physik oder Bereiche der Naturwissenschaften, ja, die nicht streng deterministisch kausal ablaufen. Ja. Jetzt kann man was natürlich anführen. In der Literatur ist es eigentlich bekannt unter der pessimistischen Metainduktion. Ja. Und zwar, sie läuft ganz leicht. Bis jetzt wurden alle unsere Theorien in den Wissenschaften irgendwie widerlegt. Mhm. Das heißt, Konklusion, höchstwahrscheinlich wird es auch so sein, dass unsere jetzigen Theorien in der Wissenschaft widerlegt werden und wir in Zukunft andere Theorien haben. Das heißt einfach nur, dass wir keinen perfekten Stand in der Wissenschaft haben, sondern es gibt ja einen Wissensfortschritt. Ja, natürlich. Und damit kann es sein, dass wir vielleicht dann irgendwann eine deterministische Interpretation finden und wir kennen die Erklärung, wissen, warum es genau zu dem Zeitpunkt zerfällt und nicht anders. Das heißt, vielleicht kommt zukünftig eine neue Theorie des radioaktiven Zerfalls, wo das Gesetz nicht statistisch ist, sondern streng deterministisch. Aber das Problem ist hierbei, dass du dann genauso sagen kannst, also natürlich kann es sein, aber es kann genauso gut sein, dass wir dann diese Theorie falsch ist, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Theorie falsch ist, aber wir dann zu einer Konklusion kommen, die immer noch nicht deterministisch ist. Das kann sich immer tauschen. Also was heißt tauschen? Also es entwickelt sich immer weiter, es gibt ja beständig einen Wissensfortschritt. Kann es sein, dass dann die übernächste Theorie wieder indeterministisch ist oder zufällig funktioniert, random. Ja. Und dann kann man wieder anführen, die übernächst und so weiter. Also dann würde man ja quasi immer eine Theorie drauflegen, sozusagen. Genau, aber es gibt sozusagen nichts, was dem Universum die Eigenschaft gibt, es muss unbedingt kausal sein. Ich sag mal so, die meisten Prozesse laufen kausal ab. Mhm. Deswegen würde ich einfach sagen, oder was heißt einfach, würde ich sagen, dass diejenigen Prozesse, die nicht kausal ablaufen, wir verstehen sie einfach nur nicht richtig. Und wenn wir sie verstehen würden, würden sie kausal ablaufen. Weil es ist zum Beispiel so, sagen wir mal, du hast eine Menge von, du kommst in einen Raum rein, es sind ganz viele Menschen. Ja. Und du siehst, keine Ahnung, 95% dieser Menschen, sagen wir mal, die sind in einem Club, so, das ist vielleicht besser das Beispiel, die sind in einem Club, kommst rein. 95% der Menschen haben ein rotes Armbändchen quasi am Arm und 5% haben keine. Mhm. Und jetzt fragt dich jemand, was ist die quasi die Bedingung dafür, dass du in diesen Club reinkommen kannst, oder beziehungsweise was ist das Abzeichen, was ist das Symbol, das Merkmal, das du haben musst, dass du in diesen Club, in diesem Raum da reinkommen kannst. Und jetzt würdest du ja höchstwahrscheinlich, das wäre quasi die Schluss auf die beste Erklärung, du würdest ja dadurch, dass du 95% der Menschen dieses rote Armbändchen haben, würdest du sagen, ja okay, ich brauche dieses rote Armbändchen. Mhm. Und du würdest nicht sagen, aufgrund dieser 5% der Menschen, die kein Armband haben, zu sagen, ja, ich bin mir nicht sicher. Kann ja auch sein, dass man kein Armband haben muss, um reinzukommen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und genauso, größtenteils in der Welt läuft alles kausal deterministisch ab. Mhm. Das heißt, dieser kleine Teil, der nicht kausal deterministisch abläuft, es ist sehr, sehr wahrscheinlicher, dass man den einfach nur nicht versteht. Und in Zukunft, wenn man es besser versteht, wird es kausal deterministisch ablaufen. Das ist wahrscheinlicher, als zu sagen, diese 90%, die kausal deterministisch ablaufen werden, müssten random ablaufen, weil wir kennen uns noch nicht gut genug aus. Ja, das ist natürlich ein gutes Argument. Aber, also ich stimme dir auch zu, dass es wieder wahrscheinlicher ist, aber es gibt trotzdem eine Möglichkeit, meinst du? Finde ich nichts, was sagen, das Universum an Kausalität bindet. Weißt du, was ich meine? Also, es muss nicht unbedingt kausal sein. Oder muss das Universum kausal sein? Ja, über das Universum selbst ist immer schwer, Aussagen zu treffen, was man aber schon sagen kann. Ja. So wie du das Universum wahrnimmst, das muss kausal sein. Weil deine Sinneswahrnehmungen basieren ja auch auf Kausalität. Mhm. Also du kennst ja nur die Welt und das Universum aufgrund deiner Sinneswahrnehmung. Ja. Und wie deine Augen funktionieren, zum Beispiel das Licht kommt, fällt rein und es wird reflektiert, bla bla bla. Das sind ja alles Kausalgesetze, die das klären. Das heißt, du musst Kausalität voraussetzen, überhaupt das Universum. Zum Beispiel auch ein Kantscher Gedanke, also Kant hat dir gesagt, ja, dass Kausalität ein a priori Prinzip ist, dass wir eben unabhängig der Erfahrung, deswegen a priori, akzeptieren, weil wenn du an Kausalität zweifelst, dann hast du überhaupt keine Grundlage, weil dann musstest du an deiner Wahrnehmung zweifeln, weil deine Wahrnehmung läuft über Kausalität. Ja. Das heißt, es ist ziemlich schwer, sich ein Universum ohne Kausalität vorzustellen, weil das wäre dann, das Schopenhauer hat das gemacht, also der hat gesagt, Universum ohne Kausalität wäre, ich glaube, dein Zitat ist irgendwie so, ist wie eine hässliche Fratze oder so. Es ist halt Chaos, weil alles passiert random einfach. Ja. Also du brauchst Kausalität. Da können wir ja dann noch in unser Solipsismus dann noch eingehen. Das hast du ja quasi auch habe ich vorgebracht. Erwähnt. In welchem Zusammenhang war es nochmal mit dem Solipsismus? Oh, jetzt muss ich überlegen. War das bei dem Kosmologischen? Ja, beim Kosmologischen war es denn das. Genau. Also, nee, es war nicht beim Kosmologischen, sondern davor. Das ist gerade der Kosmologische, beim Theologischen, Teleologischen, sorry. Was war denn da? Ich glaube, beim Kosmologischen kann man das auch einführen mit dem Solipsismus, weil das wäre ja auch ein Grund gegen Prämisse 1. Das Problem ist natürlich, dass du diesen Solipsismus konsistent vertreten musst. Und der ist ziemlich crazy. Du kannst gegen alles Solipsismus bringen. Ja, richtig, ja. Es gibt kein Argument, das standhält gegen Solipsismus. Aber deswegen ist auch Solipsismus so eine... es ist halt, wie du sagst, dadurch, dass es gegen alles angebracht werden kann, ist ziemlich schwach. Vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, was Solipsismus ist. Kannst du ja... Ich könnte mal versuchen, es zu definieren. Also Solipsismus bedeutet einfach, dass man wirklich alles anzweifelt. Also die Erfahrung, die man macht, auch Sachen, die man hier wie Kant a priori ansehen würde, wie zum Beispiel, dass es Kausalität gibt oder dass es überhaupt Wahrheit gibt, solche Sachen schon anzweifelt. Das Problem ist... Das Einzige, was sicher ist, bist du selbst, dein eigener Geist. Cogito ergo sum. Genauso wie die K sagt. Cogito ergo sum. Das Einzige ist dein Geist. Und alles andere ist quasi nur deine Imagination. So. Genau. Wenn ich Solipsist bin, würde ich jetzt sagen, dieser Tisch hier, auf dem wir jetzt gerade einen Podcast aufnehmen, Edin, ihr seid alle nur in meinem Kopf. Ich bin quasi eine Art Halluzination. Ihr existiert eigentlich alle gar nicht. Und die Zuhörer würden auch nicht existieren, wenn wir denn überhaupt welche haben. Vielleicht existieren sie auch so nicht, ohne Solipsismus. Wer weiß. Aber das wäre Solipsismus. Und das würde natürlich eine Stellung sein gegen die Prämisse, jeder Sachverhalt hat einen Grund. Weil wenn alles in deinem Kopf ist, natürlich könnte man aber auch sagen, auch in deinem Kopf kann alles einen Grund haben, aber du könntest genauso gut zum Beispiel in einem Traum irgendwas auf einmal könnte passieren, das Herz zaubern sozusagen. Und es wäre random, dass du deinen Traum nicht steuerst. Außer du träumst luzid, aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Ich habe tatsächlich das Argument, das ich gebracht habe, war nicht unbedingt solipsistisch gemeint. Also Klar. Das war quasi ein anderer. Ja. Aber was man anzweifeln könnte, eben genau, dass man sagt, dieses Prinzip des zureichenden Grundes, dass alles einen Grund braucht, ist ein wissenschaftliches Prinzip. Genau. Und Gott kann man aber nicht wissenschaftlich irgendwie erfassen, weil wir versuchen ja gerade, das ganze Universum zu erklären, was ja nicht wissenschaftlich bewiesen ist. Es muss deswegen gemacht, übernimmt das ja die Philosophie, weil es wissenschaftlich nicht passieren kann. Wir brauchen ja eine Ursache außerhalb des Universums. Und Wissenschaft bewegt sich nur im Universum. Genau. Also ich persönlich finde sogar das Argument... Erste Prämisse ist relativ schwach dann, wenn man es in dem Lichte betrachtet. Ja. Das stimmt, ja. Wenn die erste Prämisse dann eigentlich falsch ist, in dem Zusammenhang, dann ist eigentlich das Argument dann auch schon wieder kollabiert, weil es reicht ja, wenn eine Prämisse nur falsch ist, dann ist das Argument zerstört. Und damit haben wir jedenfalls in der Variante des kosmologischen Argumentes von Leibniz kann man nicht wirklich Gott in dem Sinne, in Anführungsstrichen, beweisen. Hast du noch irgendwas zu sagen für Anmerkungen zum kosmologischen Beweis? Oder zum Argument? Ich finde, also ich persönlich vom Gefühl her finde das Argument auch nicht schlecht. Also ich finde, es ist wirklich ein berechtigtes Argument. Also meinst du der Grundgedanke mit der Kausalitätskette? Genau, auf jeden Fall. Ich persönlich finde den Grundgedanken eigentlich auch sehr attraktiv, weil was ja eben viele Leute immer anführen, wenn sie die Existenz Gottes bezweifeln, dass sie sagen, ja, ich denke wissenschaftlich. Also, und so als ob ein Dualismus besteht zwischen Wissenschaft und Religion. Und wenn man dann fragt, ja, wie ist das Universum erschaffen worden, oder beziehungsweise wie ist das Universum entstanden, so muss man fragen, wird ja auch, wird Big Bang auch oft angeführt, so Urknall. Und das beantwortet ja auch nicht die Frage, weil Urknall ist ja auch immer noch ein Ereignis, das im Universum stattgefunden hat. Genau. Und wie wir ja schon gesagt haben, nichts Kontingentes kann als letzter Grund angeführt werden, weil, und der Urknall ist kontingent, weil wir können uns genauso gut eine Parallelwelt vorstellen, wo kein Urknall stattgefunden hat. Ich meine, wir sind nicht mal sicher, dass in dieser Welt der Urknall die Ursache für die Existenz des Universums ist. Und was war dann vor dem Urknall? Was hat den Urknall verursacht? Das heißt, es verschiebt nur das Problem, es löst nicht das Problem, wie das Universum entstanden ist. Und damit finde ich eigentlich auch den Grundgedanken ziemlich wichtig eigentlich sogar so, weil einen Letztgrund brauchst du. Genau, dann würde ich sagen, wir gehen eigentlich weiter zu dem ontologischen Gottesbeweis. Genau. Kosmologisch haben wir jetzt eigentlich damit abgehakt. Ontologischen Gottesbeweis, vielleicht eine kurze Bemerkung davor. Da werden wir zwei Versionen besprechen. Wir haben ja schon gesagt, dass wir die modallogische Variante auch behandeln. Davor kommt erstmal die normale aussagenlogische Variante, sozusagen der prädikatenlogische. Ich werde vielleicht auch Links bereitstellen, wieder in der Beschreibung, zur Logik allgemein. Also was ist Aussagenlogik, Prädikatenlogik und Modallogik und so weiter. Für diejenigen, die interessiert sind und da lesen wollen, was ist das überhaupt, was sind die Unterschiede und so weiter. Das wäre nämlich auch gar nicht so schlecht, das zu wissen, weil man eben so auch leichter Argumente angreifen kann. Was ja heutzutage irgendwie so ein Skill ist, was ziemlich fehlt eigentlich. Ja, aber im Internet. Aber das ist ja vielleicht auch eine Idee für eine zukünftige Folge. Wie argumentiere ich und wie oder was für Fehlschlüsse gibt es oder beziehungsweise für Strategien? Wie argumentiere ich nicht? Genau, Weil Schopenhauer hatte zum Beispiel auch ein interessantes Büchlein dazu geschrieben, und zwar die Kunst, Recht zu behalten, wo er auch ganz viele so Strategien einführt, wie man andere übervorteilen kann. Das letzte Strategie ist Ad Baculum. Wenn alles fehlschlägt, dann fang eine Prügelei an mit deinem Nachbarn oder mit deinem Diskussionspartner. Das ist auch sehr, sehr amüsant. Ja. Werde ich auch wahrscheinlich auch in der Link-Beschreibung dann, in der Beschreibung unten angeben. Und weil wir uns hier im Internet befinden oder ist alles im Internet hochgeladen wird, das ist, glaube ich, auch sehr hilfreich, weil im Internet findet man immer schöne Diskussionen, wo man sich so denkt, wie kann so etwas entstehen? Und wenn man ein paar Leute bildet, die dann dagegen vorgehen, das wäre schon ganz hilfreich. Ja, stimmt. Ja gut, dann ontologischer Gottesbeweis. Okay, ich lese das mal vor. Also die erste Prämisse, das ist von Descartes. Oder spricht man den so aus? Descartes, glaube ich. Descartes, ja. Genau. Also die erste Prämisse, ein göttliches Wesen besitzt alle Vollkommenheit und zwar aufgrund seiner Natur. Zweite Prämisse, Existenz ist eine Vollkommenheit. Drittens, die Folgerung, ein göttliches Wesen besitzt Existenz. Und die vierte Folgerung ist, ein göttliches Wesen existiert damit. Also, einzelne Prämissen wieder. Wenn ich mir die Prämissen so anschaue, also machen wir vielleicht die erste Prämisse, ein göttliches Wesen besitzt alle Vollkommenheiten und zwar aufgrund seiner Natur, sehe ich kein Problem damit, weil Gott wird ja so definiert, dass er perfekt ist. Ja. Also damit hat er alle Vollkommenheiten. Steht ja auch hier aufgrund seiner Natur, ja. Also sehe ich jetzt ehrlich gesagt kein Problem. Wie sieht es mit dir aus? Wollen vielleicht noch Vollkommenheiten ein bisschen definieren für die Zuhörer? Weil für mich persönlich war es ein schweres Konzept. Ach so, stimmt. Das ist kein schlechter Einwand, ja. Vollkommenheit, wie es in der Debatte definiert wird, ist, dass man eben alle positiven Eigenschaften in maximalem Maße in sich vereint. Also wir können ja vielleicht noch mal kurz die Eigenschaften anführen, die so ein Gott definiert. Ich meine, es ist natürlich wieder eine Definition, das heißt, da gibt es kein richtig und falsch, sondern man definiert es halt einfach. Aber ich glaube, diese Eigenschaften, die diese Definition haben, würden die meisten zustimmen, dass Gott so solche Eigenschaften hat. Und zwar eben, dass er körperlos ist, also er ist immateriell, Gott ist ewig, also er hat schon immer existiert und wird auch immer existieren, er kann nicht irgendwie getötet oder zerstört oder wie auch, also das funktioniert nicht bei Gott. Gott ist vollkommen frei, also alle Entscheidungen, die er trifft, sind nicht irgendwie durch etwas anderes beeinflusst oder verursacht, sondern er hat vollkommene Gewaltenfreiheit sozusagen. Gott ist allmächtig, er kann alles tun. Wobei hier jetzt wieder auch eine Zweideutigkeit besteht, die wir dann auch später besprechen werden, wenn wir die Gegenargumente beschreiben. Und zwar, was heißt allmächtig? Heißt es, er kann wirklich alles tun, also absolute Allmacht? Oder heißt es, er kann nur alles Mögliche, alles logisch Mögliche tun? Dann wäre zum Beispiel sowas die Frage, wie kann er ein zweiseitiges Dreieck erschaffen oder sowas? Aber das beschreibe ich dann noch bei den Gegenargumenten. Gott ist allwissend, also er weiß auch alles. Und hier kann man auch wieder anführen, weiß er auch alles, weiß er wirklich alles oder weiß er nur alles, was logisch möglich ist? Also kann er Wissen haben von einem Dreieck, das zwei Seiten hat. Also das ist so ähnlich, eine ähnliche Debatte wie bei Allmächtigkeit. Gott ist vollkommen gut, also er ist moralisch perfekt sozusagen. Er tut alles, also alles, was er tut, tut er aufgrund von, sag ich mal, moralisch, oder ist es moralisch Beste, so kann man es ausdrücken. Und er ist der Schöpfer aller Dinge, also alles ist von ihm abhängig, aber er ist von nichts abhängig sozusagen. Also er ist der Herr über allem. Das sind so die Eigenschaften und diese Eigenschaften vereint er in sich eben maximal. Und da sehe ich eigentlich ehrlich gesagt keine Probleme, weil auf einer Seite formal logisch betrachtet, ist eine Tautologie ja immer, ist eine Definition ja immer richtig. Auf der anderen Seite stimmen würden die meisten, denke ich mal, zustimmen. Ja. Ich persönlich finde, dass der Teil des moralischen Handels nicht unbedingt für die Definition nötig wäre. Kann man natürlich dazu tun, wenn man das aus der Seite von Kant zum Beispiel sieht. Okay, wie meinst du das mit aus der Seite von Kant? Kant hat ja alles, also die Moral etwas gesehen als etwas, was a priori existieren muss und sozusagen auch von Gott gegeben ist. Aber wenn du ja Moral mit Gott gleichstellst, also du sagst, das moralisch Perfekte ist Gott, ich meine, Gott ist ja auch a priori gegeben, ist ja nicht so. Ja, genau. Aber du brauchst das ja nicht unbedingt. Du kannst auch einen Gott haben, der nicht moralisch perfekt ist. Aber wenn du so einen Gott hättest, ich meine, das könnte man in deiner Theodizee-Frage dann besprechen, aber so ein Gott wäre zum Beispiel nicht verpflichtet, den Menschen zu helfen. Ich meine, könntest du so einen bösen Kriegergott haben, der extra den Menschen so viel Leid und... Aber die Frage ist, hat Gott so einen Charakter von Gut oder Krieger? Weißt du, was ich meine? Du kannst ja auch, also ich würde es halt nicht... Also klar kann man das hinterfragen, aber es ist halt einfach definiert in den Religionen. Ich meine, wenn wir ja von einem Gott reden, dann geht es ja um die monotheistischen Religionen. Ja. Und deine Offenbarung wird ja Gott eben das moralisch Perfekte zugeschrieben, dass er eben diese Eigenschaft hat. Mhm. Deswegen hat er seine Offenbarung einen normativen Wert für uns. Wir müssen uns daran halten, was in der Offenbarung steht, weil er ist ja moralisch perfekt. Ja, wie ich es halt persönlich sehen würde, ist dann, die Frage ist halt, ob es unbedingt so logisch vernünftig ist, dass halt so ein Gott existiert. Ich meine, du stellst ja... Das kann man ja dann in der Theorie, das können wir dann noch besprechen. Du stellst ja auch nicht die Frage, du schaust dir ein Atom an oder so und dann stellst du nicht die Frage über die Moralität, was dieses Atom jetzt ist, weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Nur jetzt kann man sich halt fragen, die Analogie zwischen Gott und Atom. Also, ich meine, das Atom wurde von Gott erschaffen. Gott steht über dem Atom sozusagen, weil er hat alle Atome erschaffen, aber kein Atom erschafft irgendwie was anderes. Mhm. Aber gut, da können wir bei der Theodizee-Frage eingehen, weil da spielt eben diese Forschung von dem moralisch perfekten Wesen ja eine sehr, sehr große oder zentrale Rolle. Ja, das ist ja ansonsten die erste Prämisse. Ein göttliches Wesen besitzt alle Vollkommenheit. Sehe ich jetzt erstmal keine Probleme darin. Prämisse 2. Existenz ist eine Vollkommenheit. Das ist auch wieder. Das haben wir ja schon besprochen, dass Existenz ja keine Eigenschaft ist. Ja, sondern die Eigenschaft einer Eigenschaft. Richtig, Eigenschaftsseite. Und es ist, glaube ich, auch das Problem, was Descartes hat, dass er nicht unterschieden hat zwischen Eigenschaft und Eigenschaft einer Eigenschaft. Wir haben ja schon gesagt, wir könnten uns ja theoretisch gesehen vorstellen, dieses Gott, also man darf sich in den monotheistischen Religionen kein Bild von Gott machen, sagt man ja. Das heißt, kein Bild, sondern vorstellen im Sinne von die Eigenschaften ihm zuschreiben. Und dann kann man sagen, es gibt kein Objekt, was diese Bedingungen erfüllt. Also man kann sich vorstellen, okay, ein Objekt mit Eigenschaften allmächtig, allwissend, moralisch perfekt und so weiter, vollkommen frei. Mhm. Und dann sagt man, es gibt aber kein Objekt, was diese Bedingungen erfüllt. Das heißt, er existiert nicht. obwohl es ein Objekt gibt mit diesen ganzen, oder eine Menge, sagen wir mal, mit diesen ganzen. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich schon Prämisse 2 widerlegt eigentlich. Genau, die erste Prämisse ist ja auch. Und zwar aber genau eigentlich dein Widerspruch, also wieder mit dieser Existenz. Die zweite Prämisse wurde ja auch ganz berühmt, also nur als Info, so als Fun Fact, dass diese Widerlegung ist sehr berühmt von Kant. Genau das, was du gerade genannt hast. Ach, okay, okay. Also, steht hier auch. Also. Ja, ich muss zugeben, dass ich halt eben kein... Also, das heißt nicht, dass ich kein großer Kant-Fan bin, muss ich jetzt auch nicht sagen, aber ich habe nicht... Oder ich besuche nicht gern und deswegen habe ich auch nicht Kant-Seminare besucht, weil es halt immer, sage ich erst einmal, natürlich sehr, sehr voll ist. Ja. Und es ist ziemlich Mainstream. Also, ich möchte mich gerne so mit bisschen obskureren oder nicht so bekannteren Philosophen oder auch Theorien beschäftigen. Ja, so. Wobei es aber eigentlich wichtig wäre, weil ich meine, sie sind nicht umsonst Klassiker. Aber du kannst es dir auch selber aneignen. Ja, werde ich auch wahrscheinlich. Vor allem halt, da sind die Ressourcen ja einfach so viel größer als bei obskureren Sachen. Ja, richtig. Da geht's besser. Ja. Aber da muss ich ehrlich gestehen, Kant ist bei mir eine Bildungslücke. Aber gut, okay. Das heißt, und dann Folgerung 3 und 4 ist ja dann ein göttliches Wesen besitzt Existenz, ein göttliches Wesen existiert. Ist ja dann damit nicht mehr gültig, weil wir gesagt haben, Existenz ist keine Eigenschaft. Und wir haben ja auch noch das Problem bei der ersten Prämisse, dass sozusagen, es wird ja oft gesagt, dass Descartes die erste Prämisse so gesetzt hat, dass sie automatisch folgert, dass ein Gott existiert. Also in dem Sinne von, seine erste Prämisse sagt schon, Gott existiert. Und das nicht logisch schlüssig ist. Stimmt, ja, das im Englischen heißt es begging the question. Im Deutschen glaube ich Zirkelschluss, soweit ich weiß. Ja. Also dass man in den Prämissen schon voraussetzt, was in der Konklusion kommt. Ja, richtig. Also wenn du Vollkommenheit so definierst, dass er notwendig existiert, dann hast du quasi gesagt, dass Gott existiert, wenn du sagst, er ist vollkommen. Genau. Stimmt. Ja, ich muss auch sagen, also das ist quasi einer der schlechtesten Argumente, also von Descartes. Ich bin auch kein Fan von Descartes, weil ich mag ihn eigentlich. Also ich mag die späteren Sachen nicht, aber ich mag Descartes im Prinzip. Finde ich ihn cool. Wie? Achso. Nein, zappel nur nicht so viel rum, weil der Laptop wackelt dann die ganze Zeit. Ach so, okay. aber Descartes ist meiner Meinung nach ein ziemlich schlechter Philosoph. Weil, echt? Ja, ich meine, Thier zum Beispiel, natürlich, wir sind jetzt vom Wissensstand her irgendwo weiter und Philosophiestudenten wird es ja beigebracht. Aber ich meine, dass zum Beispiel jetzt eben zwischen Eigenschaft und Eigenschaft an Eigenschaft nicht unterschieden wird. Ist schon ziemlich arm, muss ich sagen, weil Aristoteles hat das schon quasi gecheckt, das jetzt mal umgangssprachlich zu formulieren. Und jetzt Descartes ist jetzt 2000 Jahre später, wenn nicht sogar noch mehr, so ziemlich 2000 Jahre eigentlich. Und das hätte man schon merken können. Ja, so zugegebenermaßen, ich habe jetzt auch nicht so extrem viel von ihm gelesen. Ja, klar, ich meine, du bist Informatiker. Ja. Also. Ich bin nicht Philosoph. Ich wäre das vielleicht gerne. Aber von Descartes generell, also das ontologische Argument ist relativ schwach. Mhm. Was aber trotzdem, was man ihm, nur eine positive Seite, ich meine, er hat dann quasi eine Reihe von anderen ontologischen Argumenten inspiriert, sozusagen. Ja. Also er hat dann sozusagen die Debatte entfacht über, ich meine, es gab schon vor Descartes ontologische Argumente, aber ich meine, dadurch, dass er eine relativ bekannte Persönlichkeit ist, hat er das quasi auch popularisiert, sage ich jetzt mal. Mhm. Und jetzt, was eben wichtig oder was eben meiner Meinung nach das beste Argument ist, das Beste kommt auch zum Schluss. Ja. Die modale Argumentation für die Existenz Gottes. Und das ist eben auch ein ontologisches Argument. Übrigens, was vielleicht diese ganzen Wörter bedeuten. Teleologisch bedeutet einfach, das Prinzip ist, dass es ein Ziel anstrebt. Also, wir haben ja gesagt, Feintuning. Das Ziel ist sozusagen, es gibt eine natürliche Ordnung. Das Ziel ist eben, dass es Leben gibt. Und deswegen eben teleologisch, weil da eben eine natürliche Ordnung, ein Ziel in der Natur zu finden ist. Kosmologisch von Kosmos eben, dass man eben ein Argument oder eine Rechtfertigung für die Existenz des Universums sucht. Und ontologisch kommt von on, glaube ich, heißt, ist das Wort an sich. Warte, ich kann ja mal nachschauen kurz. Was aber Sein einfach heißt. Also die Ontologie ist auch die... Ja genau, On heißt das Seiende, ja. Und Ontologie ist einfach die Wissenschaft oder die Lehre des Seins. Es beschäftigt sich mit dem Sein und auch mit dem Nichtsein natürlich. Schon eine krasse. Ja, ja. Schon ziemlich deep. Und ontologisches Argument heißt eben, dass halt a priori, das heißt unabhängig von Erfahrung, lediglich von den Eigenschaften von Gott auf seine Existenz geschlossen wird. Genau, ich lese jetzt mal die Prämissen für das modale Argument vor. Prämisse 1, es gibt eine mögliche Welt, in der maximale Größe exemplifiziert ist. Prämisse 2, es gilt notwendig, dass etwas genau dann maximale Größe besitzt, wenn es maximale Exzellenz in jeder Welt hat. Prämisse 3, es gilt notwendig, dass etwas, das maximale Exzellenz besitzt, allmächtig, allwissend und moralisch vollkommen ist. Und die Folgerung, also die Conclusio, ist dann, maximale Größe ist in jeder möglichen Welt exemplifiziert. Hört sich jetzt sehr, sehr obskur und kompliziert an. Ich könnte es mal kurz runterbrechen, was vielleicht wichtig ist. Kannst du schnell definieren, was Größe und Exzellenz ist. Also was ist der Unterschied? Weil in der Prämisse 1 wird davon gesprochen, es ist maximal groß. Und dann heißt es aber dann erst maximal exzellent sozusagen. Okay, also maximal Exzellenz und Größe sind verschiedene Begriffe, die man klar unterscheiden muss. Exzellenz, da geht es um diese Eigenschaften, also die Eigenschaften der Vollkommenheit, die wir vorhin definiert haben. Die müssen maximal sein, sozusagen. Genau. Deswegen maximale Exzellenz. Genau. Und Größe heißt einfach, in welchen Welten diese Exzellenz vertreten ist. Das heißt, wir könnten uns einen Gott vorstellen, der nur in einer Welt maximal vollkommen ist, also die maximale Exzellenz hat, aber existiert nur in dieser einen Welt und nicht in anderen Welten. Damit hat er nicht die maximale Größe. Und maximale Größe heißt einfach, dass er in jeder möglichen Welt existiert. Richtig, genau. Und was jetzt sehr, sehr interessant ist bei dem Argument, dass jetzt darauf geschlossen wird, wenn es möglich ist, dass eben ein Gott, der eben diese maximale Größe hat, existiert, also beziehungsweise exemplifiziert, das heißt, in einer Welt, nur er hat nicht die maximale Größe, es wird nur exemplifiziert in einer Parallelwelt. Wenn er da existiert eben, mit dieser Exzellenz eben, dass er vollkommen ist, also allwissend, allmächtig, perfekt, genau, und so weiter, dann muss es oder ist es notwendig, dass er in allen Welten sozusagen existieren muss. Also von der Potentialität wird sozusagen auf die Aktualität geschlossen. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt und schwer zu verstehen. Es ist halt, es ist nämlich, funktioniert eben nach den Regeln der Modallogik, wo es eben zur, im Unterschied zur Prädikatenlogik auch um Möglichkeit geht. Das heißt, es gibt eine mögliche Welt, in der maximale Größe exemplifiziert ist. Das heißt, aber da können wir mal übersetzt würde es einfach heißen, es gibt eine mögliche Welt, wo eben ein Gott existieren kann, genau, einfach. Prämisse 2, es gilt notwendig, dass etwas genau dann maximale Größe besitzt, wenn es maximale Exzellenz in jeder Welt hat. Das ist ja eine reine Definition. Ja. Ja, du hast ja vorher gesagt, wenn er maximale Exzellenz in jeder Welt hat, dann ist er maximal groß, genau, weil er in jeder Welt eben ist. Das ist eine reine Definition. Das heißt, Prämisse 2 ist kein Problem. Prämisse 3 heißt, es gilt notwendig, dass etwas, das maximale Exzellenz besitzt, allmächtig, allwissend und moralisch vollkommen ist. Das haben wir auch gesagt, das ist eine reine Definition. Maximale Exzellenz heißt einfach, er ist perfekt. Genau. Also maximal moralisch, allwissend, allmächtig. Und jetzt ist die Folgerung eben, das Interessante, maximale Größe ist in jeder möglichen Welt exemplifiziert. Und das ist eben genau der Clou. Wenn es eben von, wenn es eins hat, also in einer möglichen Welt möglich ist, dann ist es in allen möglichen Welten sozusagen möglich. Genau. Das ist ein sehr kompliziertes Argument. Für diejenigen, die vielleicht nicht mitgekommen sind jetzt. Ich werde auch Links dann bereitstellen, wo man dann nochmal das Modalargument nachlesen kann. Es gibt auch gute YouTube-Videos dazu, wo das erklärt wird und da kann man sich das dann nochmal anschauen zur Wiederholung. Ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, also ich habe es ja schon gesagt, das ist eigentlich so, finde ich, das stärkste Argument, das sehr, sehr wenig Schwachpunkte oder sehr oder so gut wie keine Probleme hat. Ja. Wie würdest du jetzt meinen... Du bist ja ein Atheist und siehst dich jetzt damit konfrontiert. Also, wie würdest du das angreifen? Also zum einen, um jetzt das Argument etwas zu stärken, es ist logisch schlüssig und die Folgerungen sind alle logisch richtig. Also es ist gültig sozusagen, wenn die Prämissen wahr sind. Genau. Dann muss und das einzige Problem, das ich halt sehe, ist die erste Prämisse. Und zwar setzt es voraus, dass es eine mögliche Welt gibt, in der diese maximale Größe existiert. Und die Frage ist, ist das möglich? Woher wissen wir das? Ja, das ist eigentlich die erste Prämisse, nur die wirklich eine. Wobei ich aber sagen muss, es ist auch eine sehr, sehr kleine Schwäche, aber es ist jedenfalls eine Schwäche, dass die erste Prämisse eben die Schwachstelle des Arguments ist. Genau. Was denkst du? Wieso denkst du, dass es eine kleine Schwäche ist? Also ich denke, es ist eine kleine Schwäche, weil es ist eine relativ, also die Aussage an sich oder diese, ja doch, eigentlich die Aussage an sich ist relativ schwach. Also es gibt ja, also nicht alle Aussagen sind gleich. Je mehr Informationen eine Aussage hat, desto schwieriger ist die Rechtfertigung oder desto mehr musst du rechtfertigen. Ja. Wenn eine Aussage sehr, sehr geringen Informationsgehalt hat, dann ist es leichter, sie zu rechtfertigen. Sagen wir zum Beispiel, um es vielleicht wieder alltäglichen Beispielen zu machen, irgendwann in meinem Leben, also ab jetzt sozusagen, irgendwann in meinem Leben werde ich mal auf Toilette gehen. Die Aussage hat auch mal so minimal wenig an Informationen, weil die Zeit ist nicht genau spezifiziert, es ist nicht genau spezifiziert, welche Toilette, an welchem Ort und so weiter. Also es gibt nichts spezifisch. Es heißt einfach nur, irgendwann werde ich mal auf Toilette gehen. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich einmal, dass es passieren wird. Die Menge ist sozusagen größer an Objekten, die darunter fallen können. Und ich kann es sehr, sehr leicht rechtfertigen, weil ich sage, in der Vergangenheit in meinem Leben bin ich auch irgendwann mal auf Toilette gegangen. Ja. Also sehr, sehr leicht zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sage, wenn ich einen spezifischen Zeitraum zum Beispiel an, wenn ich zum Beispiel sage, am 25.03.2027 werde ich genau in Japan, Tokio, keine Ahnung, ich kenne jetzt nicht die Stadtteile von Tokio, Tokio ist ja eine große Stadt, aber sagen wir mal, irgendeinem Stadtteil da, bei dem und dem Gebäude, da auf Toilette gehen. Ja. Jetzt habe ich schon komplett anders ausgedrückt. Ich habe jetzt einen genauen Ort und ich habe eine genaue Zeit. Mhm. Und es ist viel, viel spezifischer. Und jetzt habe ich das Problem natürlich, es ist viel unwahrscheinlicher, dass es passiert, weil es natürlich so spezifisch ist. Und die Rechtfertigung, also ich war bis jetzt noch nie in Japan, ich war noch nie in Tokio. Ja. Und jetzt dann ist es natürlich viel unwahrscheinlicher, dass ich jetzt da hingehen werde. Und so genauso mit dieser Aussage. Es wäre schon eine krasse Aussage zu sagen, Gott existiert. Das muss ich ja irgendwie beweisen. Ja. Aber es ist schon viel, viel weniger krass zu sagen, es ist möglich, dass in irgendeiner in hypothetischen Parallelwelt Gott existiert. Es ist eine viel, viel schwächere Aussage. Und deswegen denke ich, ist es eine kleine Schwäche, dass man sagt, der Begriff muss konsistent sein. Aber das Problem ist, es kann sein, dass er existiert. Also eine Wahrscheinlichkeit gibt es. Das Problem ist natürlich, die Grundmenge zu erhöhen bringt ja auch nicht immer etwas, wenn du weißt, was ich meine. Also, zum Beispiel, vor allem wir haben ja auch keine, also in dem Beispiel, das du genannt hast mit dem aufs Klo gehen, könntest du ja auch sagen, ich werde irgendwann in meinem Leben, ich weiß nicht, schweben können. Ich werde irgendwann ohne Hilfsmittel fliegen können oder so. Okay. Jetzt natürlich die Frage, ist die Existenz, also das ist natürlich etwas logisch, vielleicht Unschlüssiges. Ist wieder die Frage, ob es wir haben halt trotzdem eine sehr allgemeine Form genommen, aber die trotzdem sehr unwahrscheinlich ist. Okay, ja klar, ich verstehe, was du meinst richtig mit dem Schweben, dass ich das ohne Hilfsmittel schaffen werde. Dann muss man natürlich einwenden, ja. Also wenn du von vornherein, das warst wahrscheinlich mit Grundmenge gemeint, oder? Genau. Ich habe am Anfang nicht genau gecheckt. Also wenn die Grundwahrscheinlichkeit gering ist, bringt es nicht, wenn du die Menge drumherum erhöhst. Das läuft vielleicht wahrscheinlich wieder das hinaus, was wir vorher mit dem Feintuning gesagt haben, dass wenn die Wahrscheinlichkeit, die Anfangswahrscheinlichkeit schon gleich null ist, genau, dann kannst du machen, was du möchtest und es wird, die Wahrscheinlichkeit wird nicht höher. Das heißt, die Frage, ob es möglich ist, bleibt ja immer noch offen. Weil aber dann musst du ja wieder beweisen, ne? Ja. Also als Atheist jetzt in deiner Position, musst du ja beweisen, dass oder was heißt beweisen, oder musst du plausibel zeigen können, dass es nicht möglich ist, dass die Wahrscheinlichkeit null ist. Weil was auch eine sehr, sehr große Leistung dieses Arguments ist, oder generell von Gottes Beweis, aber vor allem von diesem Argument, dass genauso wie der Theist zeigen muss, dass es notwendig wahr ist, dass Gott existiert, weil es darf ja nicht kontingent sein, haben wir ja schon bei Leibniz gesehen, muss ja außerhalb des Universums liegen, muss der Atheist zeigen können, dass die Existenz Gottes unmöglich ist. Also es muss eine Kontradiktion sein, weil wenn es kontingent ist, ist es ja wieder, kann es ja in irgendeiner Parallelwelt existieren. Genau. Und dann sagt aber das modale Argument, wenn es in irgendeiner Parallelwelt existiert, dann existiert es auch in unserer Welt. Mhm. Das ist halt das Problem. Und da muss halt eben der Atheist dann zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit gleich Null ist, dass es also unmöglich ist, dass es einen Gott gibt. Oder siehst du das anders? Ich sehe das, in dem Sinn stimmt das, aber ich sehe es zweiseitig. Also ich finde, dass wir hier in einer Position sind, in der der Atheist das sagen muss, dass es unmöglich ist, aber der Theist gleichzeitig auch sagen, also irgendwo beweisen muss, dass es möglich ist. Das heißt, wir sind wieder in so einer Art Pattsituation. Ja, der Theist muss, der Theist, ich meine, wenn es, das sind ja Gegenpaare, also wenn es nicht, wenn es nicht unmöglich ist, dann ist es ja möglich. Ja. Das heißt, aber es ist ja keins von beiden bewiesen, dass weder dass es möglich ist, noch dass es unmöglich ist. Nee, solange die Unmöglichkeit nicht bewiesen ist, ist es ja möglich, prinzipiell. So ist es ja. Sicher? Also du hast, als Theist, wenn du sagst, es ist ja dein Claim sozusagen, deine These, die Existenz Gottes ist unmöglich. Dann hast du ja die Beweislast sozusagen, dann musst du zeigen, dass es unmöglich ist. Wenn du es nicht zeigen kannst, dass es unmöglich ist, dann muss man annehmen, dass es generell möglich ist. Weil wir sagen, also mit wir meine ich jetzt die Theisten, Theisten sagen, in dem Argument jedenfalls, in dem Modalargument, sagen Atheisten nicht, wie jetzt bei Begging the Question vorher, das ist schon vorausgesetzt worden, wie bei Descartes, das sagen sie nicht, aber sie sagen ja, es ist generell möglich. Ja. Es kann möglich sein. Und selbst wenn die Wahrscheinlichkeit nur 0,00001% ist, ist es immer noch möglich. Das heißt, in einer Parallelwelt kann es dann eingetreten sein. Oder kann es sein, dass es einen Gott gibt. Und damit gibt es in jeder Parallelwelt, nach dem Argument. Das heißt, der Atheist muss zeigen, dass es unmöglich ist. Weil wenn er es nicht zeigen kann, dass es unmöglich ist, dann ist es automatisch möglich. Die Frage ist halt, dass so eine Sache, die sehr schwer ist, zu beweisen ist. Ja, ja klar, nein, es geht ja nicht ums Beweisen, sondern halt plausibel machen irgendwie. Plausibel, ist ja vielleicht auch eine gute Übergang, jetzt uns mit den Gegenargumenten zu beschäftigen, weil die Gegenargumente wollen ja genau zeigen, dass die Existenz Gottes unmöglich ist. Ja. Weil jetzt haben wir ja schon eigentlich die drei wichtigsten Typen eigentlich abgehakt. Also den teleologischen, den kosmologischen und den ontologischen Beweis haben wir jetzt eigentlich abgehakt. Das heißt, ist eigentlich auch ein guter Übergang jetzt zu den Gegenargumenten. Mit welchen möchtest du anfangen oder was also mit den Gegenargumenten, die ich schon genannt habe, oder wie meinst du das? Oder allgemein zu. Ja, oder welchen, du hast ja, ich meine, wenn du jetzt in einer Situation wärst zum Beispiel, wo jetzt du als Atheist mit dem Theist streitest und du willst jetzt Argumente vorbringen, was würdest du jetzt zum Beispiel vorbringen für ein Argument, um zu sagen, ja, dass ein Gott nicht existiert? Dass ein Gott nicht existiert, genau, dass es unmöglich ist. Also wieso es unmöglich ist? Also zum einen würde ich halt in einem gewissen Sinn Ockhams Rasiermesser anwenden. Okay. Das heißt, Gott wird halt allgemein oft benutzt. Du hast ja auch dieses Argument vorhin gebracht, von wegen die Sachen, die wir jetzt in der Physik kennen, die undeterministisch sind, dass die später einfach wieder deterministisch sind. Also einfach, dass die Wissenschaft nicht perfekt ist. Genau, und das kannst du ja auch wieder sagen in den vielen Sachen, wo die Fragen offen sind, ist es möglich, ist es unmöglich, und das mit dem Urknall, also ob etwas vor dem Urknall war, und man kann das natürlich das Argument bringen, dass das alles einfach jetzt noch nicht sicher ist, aber wir einen Wissensfortschritt haben, mit welchem wir dann das wieder widerlegen können. Das heißt also, alles, was wir über Gott, was wir glauben, dass Gott erklären könnte, könnte auch prinzipiell durch die Wissenschaft erklärt werden, meinst du? Oder? Genau, weil natürlich hier wieder aus Erfahrung, parallel zu dem Argument, das du gebracht hast, 80% von dem, was wir in der Physik haben, oder der meiste Teil ist deterministisch, damit ist der Teil, der nicht deterministisch ist, immer noch, wird wahrscheinlich noch als deterministisch erkannt werden. Und das kannst du ja auch wieder zu, was soll ich sagen? Ja, kann man. Das kannst du wieder zu der normalen, mit den normalen Wissenschaften erklären. Ja, genau. Und zwar, parallel kannst du ja sagen, die Sachen, die wir jetzt, die wir früher gedacht haben, dass sie zu den, zum Machtbereich von Gott gehören, sind doch deterministisch gewesen und Teil der Wissenschaft gewesen, und das wird einfach nur weitergehen. Ja, dem Punkt kann man eigentlich relativ leicht widerlegen, muss ich ehrlich sagen, weil du hast ja jetzt dann quasi implizit, also wie du immer so schön sagst, implying, die Ansicht, die du hast, nennt man naturalistischen oder beziehungsweise methodologischen Naturalismus. So. Ja. Was das heißt, alles ist prinzipiell wissenschaftlich erklärbar, sagst du. Und alles, was wissenschaftlich nicht erklärbar ist, existiert irgendwie nicht. Oder davon haben wir kein Wissen, davon können wir nichts wissen. Und jetzt haben wir das Problem, dass du, oder beziehungsweise Leute, die dem methodologischen Naturalismus folgen, haben das Problem, also zum Beispiel Zahlen, für sie existieren, oder sie haben Probleme irgendwie das einzubauen, also dass Zahlen existieren. Weil Zahlen kannst du nicht irgendwie wissenschaftlich erforschen und beweisen und keine Ahnung, weil es ist halt, es sind halt, wie du sagst, abstrakte Konzepte. Ja. Ich meinte auch nicht unbedingt die Naturwissenschaft, sondern wissenschaftlicher Fortschritt an. Ja, wissenschaftlicher Fortschritt an sich generell ist ja auch, ist der Punkt Naturwissenschaft, es ist empirisch, das ist der Clou, dass es empirisch ist. Und Zahlen kannst du zum Beispiel empirisch nicht erfassen. Oder Emotionen. Also mit Emotionen meine ich jetzt nicht zum Beispiel, dass jetzt im Gehirn irgendwelche Hormone ausgeschüttet werden. Sondern das Erlebnis, meinst du? Ja, die Qualia sozusagen, genau. Erlebnis, richtig. Also es gibt ja Leute, die meinen zum Beispiel, Liebe ist nichts anderes als Oxytocin. Wie nennt man das nochmal? Oxytocin, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ja, korrigiert mich, wenn das nicht stimmt. Auf jeden Fall, jedenfalls, es basiert auf Hormone. Und damit versuchen sie es irgendwie zu demystifizieren. So, Liebe ist nichts Besonderes, weil es ist ja auch nur basiert auf Wechselspielen zwischen Hormonen und Gehirn und Rezeptoren und so weiter. Ich persönlich stimme dem nicht zu. Aber selbst wenn man das zugestehen würde, okay, es erklärt immer noch nicht das Gefühl der Liebe, also die Erfahrung, die du machst, wenn du Liebe spürst, sondern es erklärt nur die Liebe an sich, wie das entsteht. Aber das erklärt nicht das Gefühl. Da wurde ein Gedankenexperiment zum Beispiel dazu gemacht, und zwar Mary, die wurde in ihrem Keller eingesperrt, 18 Jahre lang. Hört sich jetzt total inhuman an, aber deswegen ist es nur ein Gedankenexperiment und kein echtes Experiment. Im Kleinen. Neurowissenschaftler würden das nicht heute schon machen. Ja, das Original-Gedankenexperiment geht ja nur so, dass Mary im Keller eingesperrt wird, damit sie keine Farben sieht. Ja. Aber ich finde es voll unlogisch, weil im Keller kannst du immer noch Farben sehen, weil vielleicht gibt es ja irgendwie Holz, das braun ist oder so. Oder du. Deswegen hab ich noch hinzugefügt, ja, die Eltern von Mary sind Neurowissenschaftler und wollten ein Experiment machen. Deswegen haben sie ihr ein Mikrochip eingepflanzt bei Geburt, das verhindert, dass sie Farben sehen kann. Dann sieht sie alles schwarz-weiß. Und sie wird trotzdem im Keller eingesperrt, damit sie keinen Kontakt zur Außenwelt hat. Aber sie lernt trotzdem alles über Naturwissenschaft. Sie lernt Physik, Chemie. Das heißt, sie hat so gut es geht perfektes Wissen, also annähernd perfektes Wissen über die Welt. Also drücken wir es vielleicht so aus. Sie kennt den aktuellen Wissensstand der Menschheit, was Wissenschaften angeht. Und jetzt nach diesem methodologischen Naturalismus würde es ja heißen, dass sie alles Wissen der Menschheit hätte. Weil Wissenschaften sind ja die einzigen Methoden, die Welt zu erfahren und zu begreifen. Aber wenn jetzt der Mikrochip zum Beispiel, wenn er jetzt wieder rausimplantiert wird, sie kann wieder Farbe sehen, dann hat sie ja eine neue Erfahrung gemacht, hat sie neue Informationen. Weil die Physik sagt ja nicht, wie das aussieht. Die Physik sagt nur, dass Blau zum Beispiel eine bestimmte Wellenlänge ist von Licht. Aber sie weiß nicht, wie Blau aussieht, das ist eine neue Information. Oder zum Beispiel, wenn sie sozial ist, wenn sie jetzt mit anderen Menschen interagiert, selbst wenn sie jetzt alle Theorien der Sozialwissenschaft und Psychologie und so weiter kennen würde, es ist trotzdem eine neue Erfahrung, wenn sie mit anderen Menschen in Kontakt ist. Das ist wieder eine neue Information. Und das wäre halt dann so ein Gegenargument gegen diesen methodologischen Naturalismus, zu sagen, ja, alles, was jetzt durch Gott erklärt wird, können wir in Zukunft mit Naturwissenschaften erklären, ergo, Gott gibt es nicht. Das ist ja auch genau der Clou des kosmologischen Gottesbeweises, weil der sagt ja auch, egal wie viel die Naturwissenschaften im Universum erklären können, wir brauchen immer noch irgendetwas, was das Universum an sich erklärt, also eine Ursache außerhalb des Universums. Genau. Also das würde das quasi dann widerlegen, zu sagen, ja, die Naturwissenschaften drängen Gott sozusagen weg. Das tun sie in einem gewissen Sinne, aber nur je nachdem, wie du Gott siehst, behaupte ich mal. Also ich meine jetzt Gott quasi wirklich so im Verständnis des monotheistischen, der monotheistischen Religionen. Also als personeller, moralisch perfekter, allwissender, natürlicher Gott und so weiter. Aber halt im traditionellen Gott, also wie Leute Gott sehen, im traditionellen Bereich oder in der Kultur dahinter oder in der Mythologie, gibt es ja auch viele Sachen, die genau diesen Kerngedanken auch teilweise widersprechen. Das würde... Was heißt mit diesen Kerngedanken? Leute, die halt offensichtlich Sachen widersprechen, die durch die Wissenschaft bewiesen wurden. Ach so, das meinst du. Ja, ja, das ist dann wieder ein anderer Nebeneffekt. Das ist aber jetzt nicht der Kerngedanke. Klar, ja, ja, klar. Das kann natürlich sein, dass zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt wissenschaftliche Evidenzen, dass die Erde viel älter ist, aber dann christliche Fundamentalisten sagen, die Erde ist 6.000 Jahre alt. Ja, das meine ich auch gar nicht. Also, und das... Aber den Grundgedanken von einem Gott... Das ist halt wirklich eine tricky question. Ja, das heißt halt nicht, es kann durch die Wissenschaften nicht entschieden werden. Genau, also naturwissenschaftliches, es ist nichts naturwissenschaftliches natürlich. Richtig. Und deswegen kann man auch die Naturwissenschaften nicht als Gegenargument anbringen. Das meinte ich halt nur jetzt. Das mit den Naturwissenschaften meinte ich halt vor allem gegenüber diesem kosmologischen Gottesbeweis. Auch wenn das nicht unbedingt passend ist, kann man das auch teilweise so sehen. Ja, was mich überrascht, was du nicht gleich als erstes genannt hast, das haben wir ja schon vorher angesprochen, das Theodizee-Problem. Ich meine, es wird doch immer so als Standardargument gegeben. Ich könnte es gerne nennen, aber ich bin persönlich nicht unbedingt Vertreter davon. Aber ach so, gar nicht, okay. Ich könnte es also gerne nennen. Find ich überraschend, okay. Vielleicht aber ganz kurz für die Zuhörer, die... Weil ich finde, es ist auch wieder leicht. Ach so, okay. Jetzt kannst du dann erklären, warum, aber vielleicht für die Zuhörer, die nicht wissen... Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was das Theodizee-Problem überhaupt ist. Das Theodizee-Problem ist einfach das Problem, wir haben ja vorhin von den Prämissen geredet oder der Definition von einem Gott, haben wir ein Wesen, welches moralisch perfekt ist. Ja. Aber wenn wir uns jetzt umschauen in der heutigen Welt, haben wir einfach so viele Dinge, die einfach nur schlecht sind oder moralisch falsch oder einfach nur viel Leid in dem Sinn. Und dann ist die Frage, wie kann ein göttliches Wesen dieses Leid vertreten? Und wie kann ein oder Wesen... Oder quasi zulassen, dass es passiert, genau. Und was ist jetzt deine Kritik an diesem? Weil ich meine, es ist jetzt schon ziemlich ehrlich von dir, wenn du sogar als Atheist jetzt auch zugestehst, ja, das ist ein sehr schwacher... Ja. Kritikpunkt oder was stört dich an? Also es gibt zwei Problempunkte. Der eine ist so wieder das, worüber wir vorhin geredet haben. Der offensichtlich ist natürlich, wenn man sagt, ja, dieses ganze Leid ist nur dazu da, um sozusagen wieder in der langen Sicht gesehen das Gute oder gewinnen zu lassen. Genau, gewinnen zu lassen. Ja, das stimmt, ja. Das ist das Argument, das viele Theisten bringen. Ja, ja, richtig. Das, was ich halt bringen würde, ist halt natürlich auch das, was ich bringen würde, wäre in der Definition von Gott nicht unbedingt die Moralität zu sehen. Mhm. Was würdest du sehen? Also du würdest Moralität einfach weglassen? Ja, genau. Aus welchem Grund, oder? Ich meine, das sage ich immer ganz, ganz oft, aber das ist einfach Repetitio mater studiorum est, sagt man ja. Definitionen sind immer per Definition wahr. Genau. Das heißt, es ist unnötig, sich darüber zu streiten. Deswegen, wenn ich frage, warum tust du das, meine ich jetzt nicht, gib mir eine Rechtfertigung, sondern einfach nur so, Definitionen können ja nützlich oder nicht nützlich sein. Also was macht es nützlicher an der Definition, wenn man sagt, Moralität weglassen? Weil Moralität meiner Meinung nach, wie soll ich es ausdrücken? Das habe ich ja vorhin schon mit dir besprochen. Moralität ist ja nicht notwendig. Vor allem, wenn du sagst, dass Gott zum Beispiel vollkommen in all seinen Eigenschaften ist, kannst du ja so sehen, er ist vollkommen in seiner Moralität, aber auch vollkommen in dem Bösen. Und dann hast du es ja wieder irgendwo ausgeglichen. Das zum einen und zum anderen einfach, Moralität ist so eine relativ schwammige Größe, dass ich sie nicht unbedingt als Definition sehen muss. Ja, aber vollkommen böse ist ja einfach nur eine Verleihung von vollkommen gut. Von vollkommen moralisch perfekt. Wenn du sagst vollkommen böse, ist aber um die Verneinung. Ja. Also, wenn du das Gute als die positive Eigenschaft siehst. Gut ist positiv, böse ist negativ und damit also ist vollkommen gut. Vollkommen böse ist halt einfach nur die Verneinung von vollkommen gut. Aber du kannst ja auch sagen, dass böse ist positiv ist und dann, weißt du, was ich meine? Ja, dann hast du es ja einfach nur anders definiert, aber Konzept bleibt der gleich. Ja, das stimmt. Das ist ja so, als ob du sagst, ich habe jetzt nicht die 4 Nummer, nicht 3, aber es bleibt 4. Aber ich finde es halt nicht, also ich sehe nicht die Notwendigkeit, wieso man Moralität in der Definition haben muss von Gott. Naja, wenn er halt perfekt ist, dann muss er halt auch moralisch perfekt sein. Wieso? Das wäre konsistent einfach. Es wäre halt eigentlich umgekehrt inkonsistent zu sagen, er ist allmächtig, allwissend und so weiter. Das ist alles konsistent, weil er da perfekt ist. Ja. Aber nur bei der Moral ist er böse oder keine Ahnung. Dann ist halt Das wäre sozusagen der the odd one out, so das ist, verstehst du, was ich meine? Ja, also ich persönlich würde halt nicht unbedingt 10 Modalitäten, okay, unbedingt als eine Größe sehen. Also ich persönlich vertrete jetzt, also nicht, dass das irgendjemand denkt, ich denke nicht, dass wir unmoralisch sein sollten oder dass Moralität etwas Schlechtes oder Dummes ist, aber es ist, finde ich, keine a priori Größe. Also du meinst, man kann, was moralisch ist, kann man nicht nur rein durch Vernunft erkennen, sondern man muss in die Welt rausgehen und die Welt erleben und daraus kann man dann irgendwie ableiten, was moralisch gut ist. Ja, ja, es ist abhängig. Also es ist abhängig von Absolutes. Es ist abhängig von Kultur oder von der Gesellschaft. Genau. Okay, gut. Ja, gut, aber dann bewegst du dich halt eben in ganz anderen, sage ich mal, ethischen Theorien als Theisten, die ja sagen, ja, es gibt absolut moralisch gut und es ist halt eben Gott und so weiter. Also das ist ja zum Beispiel auch eine Idee für eine zukünftige Folge, die verschiedenen ethischen Theorien zu vergleichen eben, was ist Moral, ist es was Relatives, was Absolutes, weil es eben auch viel mit Rationalität zu tun hat. Oder manche ethische Theorien viel mit Rationalität zu tun haben. Vor allem mit instrumenteller Rationalität, weil wir sind ja gerade im Bereich epistemischer Rationalität, sozusagen Suche nach Wahrheit oder nach Wissen, nach wahrem Wissen so. Das ist ja vielleicht eine Idee für eine zukünftige Folge. Der Grund, wieso ich halt genau dieses Argument bringe, ist halt, weil für dich persönlich wäre ja ein Gott moralisch perfekt, aber in meiner Welt sozusagen, wenn, sofern es einen Gott gibt, ist er nicht moralisch perfekt, sondern er ist moralisch neutral, meinst du? Genau. Okay, ja. Beim Theodizee-Problem, wo ich ein Problem sehe, ich meine, man muss immer unterteilen Kritikpunkte an Theodizee-Problemen, die theologisch sind und die philosophisch sind. Ja. Und meiner Meinung nach sind nur die philosophischen Kritikpunkte tauglich, weil theologische Kritikpunkte akzeptieren ja Atheisten nicht. Ja. Ich meine, das ist ja genau das Problem daran. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Gott hat einen Plan, den göttlichen Plan, so am Ende kommen wir alle ins Paradies, das heißt, es wiegt alles wieder auf. Der Atheist glaubt halt nicht an Paradies und Hölle und so weiter. Das heißt, für ihn ist das Argument nutzlos. Deswegen, meiner Meinung nach, sollte man sich bei sowas auf philosophische Kritikpunkte beschränken. Deswegen ist ja auch die interdisziplinäre Richtung Religionsphilosophie gibt, damit du als Theist auch mit Atheisten streiten kannst. Mhm. Sonst funktioniert es sowieso nicht. Und zwar, es wäre der freie Wille einfach. Sagen wir mal, Gott würde alles Böse verhindern auf der Welt und nur Gutes würde auf der Welt passieren. Damit hätte Gott dem Menschen den freien Willen genommen, weil der Mensch hat ja, ich meine, du kannst ja beobachten, er hat ja anscheinend Potenzial für das Böse. Er kann ja das Nicht-Richtige tun. Ja. Das Falsche kann er tun. Und wenn aber Gott das vermeiden würde, dann würde er quasi intervenieren und der Mensch würde, wenn er das Böse tun würde, würde auf einmal Gott irgendwie intervenieren und dann würde er irgendwie das Richtige tun. Das wäre ja eine Beraubung des freien Willens. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Atheisten schwer verlieren oder ungern verlieren, so den freien Willen. Es ist eine krasse Sache, wenn du die verlierst, das stimmt schon. Also das wäre ungemütlich, sag ich mal so. Vielleicht gibt es ja welche, die das quasi dann irgendwie einbauen und sagen, ja, okay, wir haben keinen freien Willen. Aber ich meine, wenn du es jetzt rein naturwissenschaftlich siehst, ist auch ist meiner Meinung nach die Frage nach der Existenz eines Gottes, okay? Mhm. Wenn du an einen freien Willen glaubst, okay, also die Existenz eines freien Willens ist, man kann es jetzt nicht so pauschal sagen, aber ich finde sehr viel unwahrscheinlicher als die Existenz eines Gottes. Okay. Weißt du, was ich meine? Die Existenz, also der freie Wille ist unwahrscheinlicher als Gott. Genau, also ich finde, wenn du sagst, es ist natürlich jetzt alles so pauschal gesagt, aber die sagen, es gibt freien Willen, ist eine krassere Aussage, als es gibt einen Gott. Ach, okay. Ich würde sagen, dass es einen Gott gibt, ist krasser. Also es ist eine krassere Aussage, als zu sagen, es gibt freien Willen. Ja, aber ich meine, was ja oft angeführt wird, ist so Neurobiologie, Libet-Experiment, kann man vielleicht auch ganz kurz die Erklärung, die Libet-Experimente haben gezeigt, dass bevor der Mensch ein bewusstes Willensgefühl hatte, dass er etwas tun wollte, wurde im Gehirn schon Bereitschaftspotenzial gemessen. Also bevor der Mensch sozusagen das Gefühl hatte, etwas tun zu wollen, hat man im Gehirn einen elektrischen Impuls gemessen und die Experimente wurden auch wiederholt, also es ist replizierbar, dieser Effekt. Und darauf schließen jetzt Neurobiologen drauf, dass freier Wille eine Illusion ist und der Mensch ist in Wirklichkeit determiniert durch seine Biologie. Das muss man ja auch nicht unbedingt biologisch sein. Ich meine, aber ich physikalisch sein. Ja, oder physikalisch. Aber ich finde es völliger Schwachsinn, weil man könnte immer noch irgendwie das Experimentdesign und so weiter kritisieren, weil es ist immer leicht, sowas zu kritisieren. Darauf will ich eigentlich gar nicht eingehen, aber sondern eine Fundamentalkritik. Und zwar, was halt Neurobiologen nicht verstehen, weil sie keine Philosophen sind. Nur weil eine Handlung ein elektrischer Impuls vorausgeht, heißt es nicht, dass der elektrische Impuls die Handlung verursacht. Also es kann immer noch sein, dass wir einen freien Willen haben und der freie Wille verursacht den elektrischen Impuls und der elektrische Impuls führt dann eben zur Handlung selbst. Okay, aber dieser freie Wille... Den kann man halt naturwissenschaftlich nicht messen. Das ist nicht naturwissenschaftlich. Richtig, das kann man nicht messen. Aus den Gründen, die wir vorher mit dem methodologischen Naturalismus gesagt haben, Zahlen kannst du auch nicht naturwissenschaftlich... Das ist halt in der heutigen Gesellschaft das Problem, dass der Blick sich total geengt hat auf Naturwissenschaften. Genau. Weil oft werden Theisten verwechselt mit Rückständigen. So, Naturwissenschaften sind scheiße und die haben keine Ahnung, die Wissenschaftler und so weiter. Nee, das sagen wir gar nicht. Also Wissenschaften sind mega nützlich und ich meine, wenn ich Naturwissenschaften nicht akzeptieren würde, wäre es ziemlich heuchlerisch von mir, dass ich jetzt hier podcaste, weil Mikrofon und Internet und das Ganze, das sind alles Fortschritte der Technologie. Wenn es die Wissenschaft nicht gäbe, hätten wir die Möglichkeit jetzt nicht. Aber Naturwissenschaften können nicht alles erklären. Das ist so der springende Punkt. Und deswegen finde ich eigentlich, freier Wille ist schon ziemlich, also natürlich auch krass, aber Existenz Gottes finde ich krasser. Gut, aber das ist vielleicht jetzt nicht so unbedingt das Thema gewesen. Ja. Freiwillig kann man auch Freiwillig muss man mal diskutieren. Kann man auch mal besprechen. Ich finde, das ist halt echt, Freiwillig ist so eine krasse Sache. Finde ich auch, auf jeden Fall. Weil das ist halt die eine Sache so. Also ich persönlich vertrete hier gerade die Meinung eines Atheisten, aber ich bin auch nicht vollkommen Atheist, so ist das nicht, weil genau das Problem Freiwillig, weil Freiwillig in einer rein atheistischen, naturwissenschaftlichen Welt ist total unlogisch. Ja, ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber gleichzeitig eine Welt, in einer Welt zu sein, in der es keinen freien Willen gibt und ich keinen freien Willen habe, ist einfach nur extrem traurig. Traurig, ja, frustrierend, richtig, ja. Deswegen ist das Theodizee-Problem, finde ich, auch ziemliches Scheinproblem. Ich weiß nicht, warum es so eine unglaublich große Bandbreite an Literatur hervorgebracht hat und warum es immer so stark diskutiert wird. Für mich ist eigentlich die Diskussion gelaufen. Theodizee-Problem. Ich finde persönlich auch, ich sehe es jetzt nicht als so krasses Problem, obwohl ich eigentlich dagegen argumentieren müsste, aber das ist halt so eine Sache. Ja, also ich meine, du würdest den freien Willen stören. Und was ein theologischer Kritikpunkt wäre, aber wie gesagt, das hat halt jetzt für den Atheisten keinen Wert, dass halt das Leben, in monotheistischen Religionen haben wir ja die Vorstellung, dass das Leben eine Art Test ist. Und wenn es überhaupt nicht möglich wäre, etwas Böses zu tun, dann wäre es kein Test. Es ist so, als ob du jetzt in eine Schulaufgabe oder eine Klausur reingehst und hast schon die Lösungen vor dir und musst nur noch abschreiben. Ja. Und dann ist ja der Sinn weg. Du musst ja irgendwie getestet werden. Aber dann musst du ja irgendwie sagen, wieso denkst du, dass es ein Test ist? Ja, da geht es halt wieder, deswegen ist es eine theologische Kritik, weil es ist halt Religion. Und das ist halt wieder Glaubenssache. Natürlich kann man wieder philosophisch diskutieren, ja, inwieweit ist es logisch konsistent, an ein Paradies und Hölle und so weiter zu glauben. Ja. Aber das ist halt wieder Metaphysik. Kann man halt schlecht irgendwie naturwissenschaftlich beschreiben. Das entzieht sich wieder in den Naturwissenschaften. Aber gut, was vielleicht auch nur durchkommen sollte in der Folge, Naturwissenschaften sind nicht alles. Ja. Also es gibt Philosophen, die vertreten die These, dass Naturwissenschaften, das nennt man Scientia Mensura Naturalismus. Ja. Scientia heißt ja auf Lateinisch Wissenschaft einfach. Mensura ist von dem, kennt man vielleicht auch, vom Homo Mensura. Das heißt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Scientia Mensura heißt halt, die Wissenschaft ist das Maß aller Dinge. Ja. Und dann Naturalismus halt eben, als es um die Natur geht. Aber das ist, finde ich, eine sehr, sehr kritikfähige Position, dass man sagt, nur durch die Naturwissenschaften hat man Wissen, weil es gibt sehr, sehr viele andere Möglichkeiten, Wissen zu erlangen. Also auch, was oft belächelt wird, Intuition zum Beispiel, Zahlen, wie kann man die einsehen? Also da gibt es vielleicht irgendwie auch eine Art mathematisches Verständnis, was nicht durch Naturwissenschaften klappt. Psychologie wäre zum Beispiel auch davon ausgenommen oder andere Sozialwissenschaften und Pädagogik und so. Das sind, wären dann alles Sachen, die dann quasi Pseudowissenschaften werden. Was manche auch vertreten, diese These. Ja. Aber man verengt halt den Blick sehr stark. Das muss man halt dann auch akzeptieren, dann, wenn man sagt, Naturwissenschaften ist das Einzige. Weil viele wollen halt die Existenz von Zahlen nicht missen oder von freiem Willen und so weiter. Ich meine, ein Physiker würde sagen, der braucht die Zahlen. Zahlen sind mir egal, ich will sie nur benutzen. Und danach ist es vorbei, danach existieren sie nicht mehr. Das ist ein One-Night-Stand. Genau. Wer will ich nicht von Zahlen? Aber gut, das ist wichtig. Und genauso Theisten wollen nicht Naturwissenschaften an sich runtermachen, sondern nur ihn in einen bestimmten Bereich begrenzen. Gut, das heißt, Theodizee-Problem ist nämlich eigentlich auch gegessen. Wollen wir vielleicht noch die Ermächtigkeitsparadox mit dem Stein besprechen, was ja auch immer ziemlich oft in der Literatur genannt wird oder auch sehr beliebt ist. Ja, klar. Genau, das wollte ich ja noch vorhin zu dir sagen, aber erklär du kurz das Paradox. Okay. Worum es da geht, also allgemein ist es eigentlich einfach, gibt es verschiedene Paradoxen, die unter dem Allmächtigkeitsparadox bekannt geworden sind. Eine Version ist davon eben das Steinparadox. Und zwar die Prämisse ist eben, die erste Prämisse ist, dass Gott allmächtig ist. Ich meine, das haben wir ja definiert, haben wir schon oft genug gehört, Gott ist allmächtig. Die zweite Prämisse ist, wenn Gott allmächtig ist, dann muss Gott fähig sein, einen Stein zu erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn nicht heben kann. Die zweite Prämisse. Und dann ist halt die Konklusion, Gott ist nicht allmächtig. Warum? Weil wenn er fähig ist, diesen Stein zu erschaffen, den er nicht heben kann, dann kann er ihn nicht heben. Und damit ist er nicht allmächtig. Und es ist eigentlich ein Dilemma-Argument, weil umgekehrt, wenn man sagt, zweite Prämisse, Gott ist, oder beziehungsweise wenn man sagt, Gott ist nicht fähig, den Stein zu erschaffen, so, diesen Stein, der so schwer ist, dass er nicht heben kann, dann ist er auch nicht allmächtig, weil er den Stein erst gar nicht erschaffen konnte. Das heißt, egal welchen Weg man sozusagen einschlägt, man kommt zur Konklusion, Gott ist nicht allmächtig. Und das widerspricht ja offensichtlicherweise die erste Prämisse, nämlich Gott ist allmächtig. Damit hat man gezeigt, die Existenz von Gott ist unmöglich, weil es ein logischer Widerspruch ist. Wir haben ja vorher gehört, logische Widersprüche sind ja immer kontradiktorisch, sie sind immer falsch. Und damit ist es unmöglich, dass Gott existiert. Wie findest du das Argument? Ich meine, das ist, vertritt ja deine Position. So, ja, Gott. In einem gewissen Sinne hat das natürlich schon seine Berechtigung. Dann stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet Allmächtigkeit? Stimmt, ja, das haben wir vorher angesprochen. Vorhin haben wir es angesprochen. Bedeutet Allmächtigkeit, er kann alles machen oder nur Sachen machen, die logisch sind, also die logisch möglich sind. Mhm. Das ist die erste Frage. Ich meine, wenn er nur Sachen machen kann, die logisch möglich sind, dann ist er immer noch allmächtig. Und dann wäre das Argument eigentlich nichtig damit, genau, weil das wäre logisch und möglich und das beansprucht genau er ja gar nicht. Das ist natürlich dann wieder eine Definitionssache, ja, zum einen. Und zum anderen ist es halt auch wieder so eine Sache, es ist halt wieder so ein künstlich erschaffenes Paradoxon. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Pinocchio, der sagt, oder wenn ich dir frage, was ist, wirst du gleich Nein antworten oder sowas? Weißt du, was ich meine? Also du meinst sowas wie, der Samariter lügt, sagte genau der Samariter. Genau, also sowas. In dem Stil. Das sind also künstliche Paradoxe, die einfach nur durch unsere Semantik entstanden sind. Durch die Semantik, okay, ja, genau. Ich verstehe, was du meinst. Ja, das wird, glaube ich, auch als Gegenargument angeführt, dass das wird halt wieder Richtung absolute Allmacht hinauslaufen. Dass Logik sind menschliche Gesetze. Man müsste jetzt natürlich fragen, würde es die Gesetze der Logik geben, wenn es Menschen nicht geben würde, die sie sich ausdenken können? Das ist ja wieder so eine andere Frage. Aber ich glaube, soweit ich weiß, Theisten, also ist wieder aus monotheistischer Sicht gesprochen, gehen davon aus, dass eben die Logik menschliche Gesetze sind und Gott eben durch menschliche Kapazitäten nicht begriffen werden kann. In dem Sinne, wie gesagt, es ist nur Semantik, es ist künstlich. Ja. Und dass, wenn sie für die absolute Allmacht, auf diese absolute Allmacht hinauslaufen wollen, weil sie dann sagen, ja, Gott, er ist absolut allmächtig, er kann auch das logisch Unmögliche kann er machen, weil Logik ist ja nur was Menschliches, es sind Gesetze, die für uns gelten, aber nicht für Gott. Das heißt, er kann einen Stein erschaffen, den er nicht heben kann, und dann kann er ihn heben, kann er machen, weil er Gott ist. Also hört sich natürlich für uns völlig behindert an, also wie kann ich einen Stein erschaffen, den ich dann nicht heben, also es ist völlig inkonsistent für uns, widersprüchlich, aber Gott kann es, weil er Gott ist. Das ist ja so eine Position, er wurde von Descartes zum Beispiel auch vertreten, er war so ein Typ, der gesagt hat, Gott ist absolut allmächtig, also er kann auch das logisch Unmögliche machen. Und Thomas von Aquin, eben dieser christliche Philosoph, der auch ein paar Gottesbeweise gebracht hat, hat eben die andere Position vertreten und gesagt, es ist logisch, allmächtig heißt nur, es ist logisch Mögliche kann er. Und was ich aber ziemlich plump finde an diesem Beispiel, ich meine, wir haben ja schon definiert, Gott ist nicht materiell, er ist immateriell. Ja. Ich meine, damit hat er keine Masse. Und Gewicht, mit der Stein ist so schwer, es basiert ja eigentlich, Gewicht gibt es ja eigentlich nicht in dem Sinne, sondern basiert, es ist ja eigentlich Gewichtskraft, es basiert auf Gravitation. Ja. Ich meine, das Gewicht eines Steines ist auf der Erde anders als auf dem Mond, weil auf dem Mond eine andere Gewichtskraft, eine andere Gravitation ist als auf der Erde. Ja. Müsste jetzt Gott eine unendliche Masse haben, damit er unendlich Gravitation hat und damit den Stein hebt, oder wie funktioniert das dann? Also, weil, wie gesagt, das Gewicht ändert sich ja vom Stein. Mhm. Verstehst du, worauf ich hinaus möchte? Also, wenn Gott keine Masse hat, weil er immateriell ist, er ist ja außerhalb des Universums, er ist ja nicht im Universum drin sozusagen. Wie will er den Stein? Das ist so eine naive Vorstellung von Gott, von der Person, so, dass er ein Stein ist. Ja, natürlich, aber... Ich meine, er ist ja keine Person, er ist immateriell. Und ist ja logisch. Aber du kannst natürlich auch, ich glaube, dass dieses Argument mit dem Stein einfach nur existiert, weil man es sich gut vorstellen kann. Du kannst natürlich mit anderen Sachen machen, wo es konsistent damit ist, dass Gott existiert, zum Beispiel, oder dass Gott halt kein Wesen ist, das irgendwas greifen kann. Okay. Zum Beispiel, du sagst, Gott erschafft ein Partikel, oder der per Definition unbeweglich ist. Ah, okay. Ja, und dann bewegt er ihn. Richtig, ja, stimmt, davon habe ich auch. Zum Beispiel, oder generell auch so dieses Paradoxon, was passiert, wenn eine unendliche Kraft auf ein unbewegliches Objekt stößt, sowas, gell, richtig, ja. Ja, genau, habe ich mir auch schon gedacht in die Richtung, also deswegen finde ich find's halt blöd, dass dieses Steinparadox so bekannt geworden ist, weil es halt so plump ist. Es aber ist halt... Prinzipiell hast du recht. Ja, man kann sich's halt besser vorstellen. Man kann sich's besser vorstellen, aber prinzipiell geht's nur um logische Widersprüche. Genau. Also wir haben ja vorhin, das Dreiecksbeispiel ist immer sehr beliebt, dass man anführt, kann Gott ein Dreieck erschaffen, das zweiseitig ist, zum Beispiel. Und er könnte man genauso gut sagen. Wenn er es erschaffen kann, ist es halt irgendwie logisch Widerspruch. Das heißt, er muss die absolute Vollmacht haben, um dieses Dreieck erschaffen zu können. Also darum geht es, glaube ich, dann letztendlich. Und dann, wie du sagst, ist es Definitionssache, ob jetzt Gott allmächtig ist, absolut, oder nur, ob er das logisch Mögliche sozusagen vollbringen kann. Das ist dann so wieder Definitionssache eigentlich. Mhm. Es wäre halt die Frage, was sozusagen nützlicher, konsistenter oder beliebter wäre. Weil ich meiner Erfahrung nach, ist vor allem in der christlichen sozusagen, im christlichen Bereich ist sozusagen eher die Allmacht in auf logisch möglichen Bereich begrenzt. Also ich habe schon gesagt, Thomas von Aquin zum Beispiel ist ja christlich, und hat es ja auch so vertreten. Ja. Und während es im muslimischen Bereich eher anders ist, also wir schreiben sozusagen Gott noch mehr Macht und sagen, er ist absolut mächtig und er kann es so machen, dass ich glatzköpfig bin und gleichzeitig mir Haare aus dem Kopf wachsen. Ja. Das ist möglich. Ja. Er könnte es prinzipiell machen, so in die Richtung. Sollen die auch Quantenphysik erklären? Interessanter Gedanke, ja, mit der Superposition. Schrödingers Katze. Tot und gleichzeitig lebendig. Ja, könnte vielleicht mal so in die Richtung mal sich was überlegen. Die Frage ist halt natürlich, tut es jetzt diese Argumentation zum Beispiel den ontologischen Gottesbeweis, ist das irgendwie ein Problem dafür? Nicht unbedingt, oder? Was meinst du, was ist für ein Problem für das ontologische? Wenn wir uns jetzt den ontologischen Gottesbeweis anschauen, macht das einen Unterschied, ob Gott allmächtig ist oder nur logisch allmächtig? Nee, da macht es dann keinen Unterschied. Genau. Richtig. Ja, also es ist da. Also es ist ja auch nicht mal unbedingt ein... Ja, es wäre halt interessant nur für dieses Paradoxon mit dem Steiner, beziehungsweise generell mit den logisch inkonsistenten Ja oder Nein. Das stimmt. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich generell Gottes Beweisen, also auch als Theist, skeptisch gegenüberstehe, beziehungsweise sie jetzt nicht so voll unterstützt im Sinne von ja. Ich muss jetzt Gott beweisen können, irgendwie, weil letzten Endes ist es ja ein Glaube. Ja. Und wenn du das Bedürfnis hast, deine Existenz zu beweisen, dann heißt es ja, dass du am Glauben zweifelst. Das heißt also, du bist eigentlich gar nicht wirklich gläubig. Also, ich verstehe schon. Also zweifelst. Und deswegen, wie gesagt, das ist nur ein Tool, um zu streiten mit anderen, mit Nichtgläubigen. Das ist halt das. Nichtgläubige hat eine ziemlich negative Konnotation, muss ich sagen. Ja. Sagen wir vielleicht, Atheisten, Nichtgläubig. Ist, vielleicht nicht so gut. Genau, hast du vielleicht noch irgendwelche Kommentare noch? Oder beziehungsweise, was hältst du allgemein von Gottes Beweisen? Ich meine, du bist ja Atheist, in dem Sinne, wie weit würdest du sie bewerten? Also ich persönlich finde, es sind interessante Gedankenspiele, auch finde ich, sie sind berechtigt und die Diskussion ist wirklich berechtigt. Ich sehe das jetzt nicht aus seiner Seite von, ich bin Atheist, ich denke logisch und bin so schlau. Ja. Genauso wie ich hoffe, dass du das nicht siehst, also die Nichtgläubigen, mit denen ich nicht diskutiere. deswegen will ich ja die Gottesbeweise aufhören, weil damit kann ich dann mit Leuten diskutieren, die nicht an Gott glauben. Weil es bringt mir nichts anzuführen, ich glaube daran. Punkt. Ja. So. Bringt halt nichts. Und auch der letzte Gott, also ich fand die ersten zwei Argumente waren jetzt auch, meintest du auch wirklich schwach? Ja, teleologisch und kosmologisch. Der ontologische ist auch wirklich nicht, also ich finde ihn an sich sehr stark und ich finde, er ersetzt ihn sozusagen wieder in die Mitte. Die modallogische Variante. Genau. Von Descartes war es auch wieder Gott nicht schlecht. Die modallogische. Und zwar setzt es halt wirklich an sich als reiner Naturwissenschaftler oder als logisch atheistische Identität, ich sage das mit Absicht etwas sarkastisch, denkst du ja sozusagen, dass du komplett am Siegen bist, okay? Yeah. Aber das bringt es halt wirklich in die Mitte. In die Mitte, ja, richtig. Also wo wirklich beide Seiten nichts gegeneinander wirklich sagen können, in dem Sinne, dass diese Möglichkeit ist wirklich das Problem, dass beide sich festbeißen, finde ich. Richtig, ich meine, das sieht man allein schon dadurch, dass die Debatte weitergeführt wird. Ja. Weil solange die Debatte weitergeführt wird, weiß man, es ist nicht sicher oder es gibt irgendwo noch Zweifel oder wie auch immer. Also ist es halt wirklich das Problem, man kann nicht so tun, als ob das keine Diskussion bedarf und Gott ist voll unlogisch und das ist nur für die Dummen und so weiter. Also ich sage jetzt extra plakativ diese ganzen Vorurteile. Meiner Meinung nach wird das Problem auch niemals irgendwie gelöst werden. Oder ja, glaube ich auch nicht. Nee. Es ist einfach nur Versuche, es irgendwie zu rechtfertigen. Und ich glaube, das Beste, was man machen kann als Atheist, ist intersubjektiv, kann man den anderen dazu bringen, nachzuvollziehen, warum man Theist ist. Ja. Aber man kann, glaube ich, nicht zeigen, dass notwendig Gott existieren muss. Genauso wenig wie man zeigen kann, dass es unmöglich ist, dass Gott existieren muss. Hast du noch irgendwelche abschließenden Bemerkungen, irgendwelche Kommentare oder was du noch loswerden möchtest? Abschließend wollte ich sagen, dass ich ich fand das Thema ganz cool und die Diskussion auch ganz cool. Finde ich auf jeden Fall auch ein cooles Thema. Ich besuche auch dieses Semester Religionsphilosophie, wo wir auch diese Sachen diskutiert haben und diskutieren werden, hoffentlich. Ja. Also auf jeden Fall ein cooles Thema. Wir haben ja auch viele Ideen für zukünftige Folgen. Vielleicht werden wir uns ja auch auf ein Gegenargument oder ein Argument speziell oder auf bestimmte Punkte auch konzentrieren. Also lassen wir offen. Hast du noch ein letztes Wort? Ich fand cool, dass du gekommen bist und Bock hattest, hier mitzudiskutieren. Also ich meine, davon lebt der Podcast jetzt auch letztendlich und da ist es auch, glaube ich, auch unterhaltend auch für die Zuhörer, wenn man nicht einen hat, der nur Monolog führt, sondern man hat eben eine Gegenposition, die dagegen argumentiert. Genau, also in dem Sinne, vielen Dank, dass du da warst. Auch an den Zuhörern, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Wie immer, ihr könnt uns online finden unter religio@ratio.wordpress.com. Da werden wir eben auch die relevanten Links bereitstellen und eine kurze Zusammenfassung, worum es überhaupt in der Folge geht, für die potenziellen Zuhörer. Ansonsten auch Kommentare, Vorschläge oder Fragen auch unter E-Mail. Oder könnt ihr auch per E-Mail schicken, auch wieder religio@ratio@gmail.com. Wir werden auch quasi Themenvorschläge für zukünftige Folgen annehmen. Es ist noch nicht sicher, um was es in der nächsten Folge gehen wird, aber höchstwahrscheinlich, was ich so im Sinn habe, ist, dass wir uns genauer mit der epistemischen Rationalität allgemein beschäftigen und vor allem die Voraussetzungen dafür, weil wir ja zum Beispiel in der Folge Solipsismus angesprochen haben, was wieder epistemische Rationalität völlig zerstören würde. Und was jetzt dann Solipsismus genau ist und wie das dann zusammenhängt und so weiter. Und es geht dann auch wieder in Richtung Realismusdebatte. Das, denke ich, ist so die nächste Idee für die epistemische Rationalität. In diesem Sinne nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.